Schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger, beschäftigt sich heute wieder mit der Chronologie der Nötigung. Und zwar schon im sechsten Akt diesmal. Unter der Überschrift In Irland, Zypern und anderswo. Wie gewohnt Reportagen, Analysen und Kommentare zur Euro-Schuldenkrise. 16 Beiträge an der Zahl in den nächsten zwei Stunden. Und zwar kommen die von Ernst Lohoff, Annika Müller, 4 Kommentare von Jörn Schulz, Beiträge von Felix Klopotek, von Peter Nowak, Justin Monday, Axel Berger, von dem gibt's auch 2, von Josie Cognard, von Daniel Weber, von Rainer Trampert und diesmal nur 2 vom Chronisten der Krise Anton Landgraf. Alle Beiträge sind erschienen in der Berliner Wochenzeitung Jungle World. Und heute behandeln wir die Monate Januar bis Mai 2013 in der Chronologie der Nötigung. Als vor 4 Jahren, 2009, der Finanzmarktkollaps und in dessen Gefolge der Totalabsturz der Weltwirtschaft drohte, reagierten die Regierungen und Zentralbanken der wichtigen kapitalistischen Länder noch prompt und konzertiert. Überzeugt, es mit einer einmaligen Ausnahmesituation zu tun zu haben, die Ausnahmemaßnahmen notwendig machte, wahrte das Lager der Herrschenden zunächst allgemeinen Burgfrieden. Für die Rettung des kapitalistischen Gesamtladens war man quer durch die politischen Lager international bereit, Sonderinteressen und eigene ideologische Vorbehalte zurückzustellen. Wenn es irgendeinen Moment in der Geschichte des Kapitalismus gab, in dem so etwas wie ein globaler, ideeller Gesamtkapitalist zu existieren schien, dann in den Monaten nach der Lehman Brothers Pleite. Seit 2008 jagt eine Rettungsaktion die andere. Und doch ist nicht mehr zu erreichen als eine neuerliche Gnadenfrist. 2013 droht dem kapitalistischen Weltsystem ein weiterer großer Krisenschub. Nicht genug, dass sich die durch die Nullzinspolitik und das Deficit Spending der vergangenen Jahre bewirkten Wachstumseffekte erschöpft haben und die Weltkonjunktur schwächelt. Hinzu kommen gleich 3 Gefahren. Chinas Finanzblase, die ungelöste und unlösbare Euro-Krise und die US-amerikanische Staatskreditkrise, die in eine neue Runde geht. In dem Maße, wie der vermeintliche ökonomische Ausnahmezustand zum Normalzustand geworden ist, nimmt unter Rechten die Bereitschaft ab, zugunsten des weltkapitalistischen Ganzen Abstriche bei den Klientelinteressen und der Durchsetzung der eigenen ideologischen Vorstellungen zu machen. Bislang knickte in Europa Angela Merkel lieber ein, als den Euro-Absturz zu riskieren und verpflichtete ihre Partei auf diese Linie. Wird es aber bei dieser Prioritätensetzung bleiben? In den USA verfolgen Teile der Republikanischen Partei längst gemäß dem Motto Wer zuerst zurückschreckt und einsteigt, hat verloren. Eine knallharte S-Bahn-Surfer-Politik. Einflussreiche Kreise der Republikaner nutzen die Gunst der Krisenstunde und nehmen die US-Wirtschaft als Geisel, um ihr marktradikales Programm durchzusetzen. Die Republikaner haben zum Jahreswechsel 12/13 zwar einem Kompromiss zugestimmt, das ersparte den USA zunächst das Inkrafttreten automatischer Haushaltskürzungen und Steuererhöhungen, die nach UN-Schätzungen zu einer Halbierung des globalen Wachstums geführt hätten. Das bedeutet aber keineswegs ein Ende der Geiselnahme, sondern ist taktisches Geiselnehmerkalkül. Die Marktradikalen haben mit dem Kompromiss ihre Ausgangsposition für den in 2 Monaten ausstehenden eigentlichen Showdown deutlich verbessert. Ende Februar 2013 wird die bisherige gesetzlich festgelegte Verschuldungsobergrenze von 16,4 Billionen Dollar überschritten und die USA wären ohne deren neuerliche Korrektur, der auch das von den Republikanern beherrschte Repräsentantenhaus zustimmen muss, zahlungsunfähig. Nachdem die Obama-Administration sich diesmal mit bescheidenen Einkommenssteuererhöhungen für wenige Spitzenverdiener zufriedengestellt hat, wird es den Demokraten schwerfallen, dann Nachbesserungen durchzusetzen. So trägt die Krisenverwaltung vor allem die Handschrift der mit dem Amoklauf liebäugelnden Opposition. Chronologie der Nötigung, Januar 2013. Schon am frühen Morgen bildet sich eine Menschentraube vor der Filiale der Caixa Penedès in der katalanischen Provinzhauptstadt Lleida. Als die ersten Bankangestellten kommen, drängt die Gruppe mit roten Stoppschildern und in gelben Warnwesten in die Bank. Es sind Aktivisten der Plattform der Hypothekenbetroffenen, PAH. Über Mikrofon verkündet Eduard Baquez, Sprecher der PAH in Lleida, die Forderungen. Faire Bedingungen für Isabel und ihre Tochter. Die alleinerziehende Mutter war von der Caixa Penedès vor die Haustür gesetzt worden. Nachdem ihr Mann sie verlassen hatte, konnte sie die Raten für die Hypothek nicht mehr pünktlich zahlen. Es folgte der Räumungsbeschluss. Weit über 400.000 Zwangsräumungen sind seit Beginn der Krise in Spanien vollstreckt worden. Nur knapp über 500 davon konnten Mitglieder der landesweit organisierten PAH seit ihrer Gründung 2009 verhindern. Auch die Protestaktion vergangene Woche konnte Isabel lediglich etwas Zeit bis zur Zwangsvollstreckung und zur Versteigerung der Immobilie verschaffen. Doch die Schulden ist die 28-Jährige damit noch lange nicht los. Die geräumten Wohnungen werden versteigert und geraten so häufig in den Besitz der Gläubigerbank. Und zwar zu einem Preis, der weit unter dem realen Wert und vor allem weit unter dem durch Spekulation hochgetriebenen Kaufwert der Vorkrisenjahre liegt. Anders als zum Beispiel in den USA sind Hypothekenschulden in Spanien mit der Übergabe der Wohnung an die Bank nicht abgegolten. Die Differenz zuzüglich Verzugszinsen bleibt als Schuld bestehen. Eine Privatinsolvenz gibt es nicht. Schulden sind eine Strafe auf Lebenszeit, findet Marta Afuera Pons, Sprecherin der PAH in Girona. Der Erlass der Restschuld nach der Zwangsversteigerung oder Rückgabe der Immobilie an die Bank ist eine der Hauptforderungen der PAH. Außerdem will die Bürgerinitiative, dass in leerstehenden Häusern Sozialwohnungen entstehen. Unsere Verfassung schreibt nicht nur das Recht auf Wohnraum vor, sondern legt auch fest, dass Wohnraum einen sozialen Nutzen haben muss, erklärt Afuera Pons. Doch noch immer werden täglich über 500 Wohnungen in Spanien zwangsgepfändet und Menschen auf die Straße gesetzt, während verschiedenen Schätzungen zufolge zwischen 600.000 und mehr als 3 Millionen Wohnungen im ganzen Land leer stehen. Die von der Regierung jüngst geschaffene Bad Bank hat sogar den Auftrag, Wohnblöcke abzureißen, für die es am Markt keinen Bedarf gibt. Außerdem verlangt die PAH, dass vor allem Familien mit Kindern und älteren Menschen die Möglichkeit bekommen sollen, im eigenen Haus oder der Wohnung zu bleiben. Sei es zur Miete oder indem die Rückzahlung des Kredits gestreckt wird und dadurch die einzelnen Raten verringert werden, sagt Afuera Pons. All diese Forderungen sind Inhalt eines Volksbegehrens, für das die PAH Unterschriften sammelt. Baquez ist optimistisch, dass zum Ende der Frist weit mehr als die nötigen 500.000 Unterschriften vorliegen werden. Er hofft, dass die Zwangsräumungen im Parlament zumindest debattiert werden. Es ist unsere letzte Chance, Wir haben alle anderen rechtlichen und administrativen Möglichkeiten, auf die Regierung einzuwirken, bereits ausgereizt, sagt Baquez. Es muss einfach klappen. Schon im dritten Quartal 2012 hatte es mehr Zwangsräumungen als im Jahr zuvor gegeben. Die Gerichte vermeldeten rund 50.000 Zwangsvollstreckungen ohne Prozess und 77.000 von den Gerichten in erster Instanz entschiedene. Auch Selbstmorde von Verzweifelten nahmen zu. Mehrere Menschen sprangen kurz vor der Zwangsräumung ihrer Wohnung aus dem Fenster oder vom Balkon. In der ersten Januarwoche verbrannten sich innerhalb von 24 Stunden unabhängig voneinander zwei Männer in Malaga. Dies sei nur die Spitze des Eisbergs, betont Afueda Pons. Die Menschen stehen unter Schock, sagt Baquez. Viele würden sich nicht einmal dann gegen eine Zwangsräumung wehren, wenn sie gute Aussichten auf Erfolg hätten. Ihnen fehle die Kraft. Oft steht die Zwangsräumung am Ende einer langen Kette von Schicksalsschlägen, so Baquez. Es fange oft mit dem Verlust der Arbeit an, dann ende nach einigen Monaten die Arbeitslosenhilfe vom Staat. Mit der ersten nicht bedienten Monatsrate oder Mietzahlung fallen Verzugszinsen in Höhe von 18-21% an. Es geht unaufhaltsam abwärts. Rund 6 Millionen Spanier sind ohne Arbeit. Ganze Großfamilien leben oft nur noch von einem einzigen Einkommen. In manchen Haushalten hat überhaupt niemand mehr ein Gehalt. Gäbe es keine Essensspenden der Kirche oder der Caritas, hätten wir längst Hungerrevolten, ist Baquez überzeugt. Er berichtet von endlosen Schlangen vor Ausgabestellen für Kindernahrung und von Massenschlaflagern, die in einem alten Priesterseminar in Lleida entstanden seien. Der Familienverband und die Nachbarschaftsgemeinschaften würden die Folgen der Krise auffangen. Wir erleben eine Situation, in der extreme Armut zum Massenphänomen wird, beklagt Afueda Pons. Die alleinerziehende Mutter hat an sich selbst und ihrem Sohn beobachten können, wie sehr der Verlust des Wohnraums verunsichert. Innerhalb kürzester Zeit gerät ihr geordnetes Leben mit Eigenheim, einer guten Anstellung und Ehe aus den Fugen. Auf die Scheidung folgte die Arbeitslosigkeit, dann die Zwangsräumung. Angeordnet wurde diese von einer Bank, bei der Afueda Pons nie Kundin war. Sie hatte ihren Kredit bei einer der lokalen Sparkassen aufgenommen, die in Spanien gemeinnützig und ohne Gewinnstreben arbeiteten. Nachdem die Sparkassen pleite und in Privatbanken aufgegangen waren, galten für die Kunden die Bedingungen des neuen Kreditinstituts. Afueda Pons versuchte dagegen zu klagen, erfolglos. Das Gesetz, sagt sie, schütze die Banken, nicht aber die Menschen. Teilweise sind sie sogar Opfer von kriminellen Machenschaften, wie Romulo Bedoya. Er habe jahrelang jeden Cent, den er übrig hatte, der Bank in den Rachen geworfen, erzählt der Mann mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn. Dann hörte er von Betrugsfällen innerhalb seiner Bank, der Caja Madrid, ließ seinen Vertrag überprüfen und erstattete Anzeige gegen seinen Filialleiter. Es kam zum Verfahren, weil Banker in den Kreditverträgen zusätzliche Kommissionen versteckten, in Bedoyas Fall 60.000 Euro, und so vor allem Migranten und Menschen mit niedrigem Bildungsniveau abzockten. Auf Schadensersatz wartet Bedoya bis heute. Der Räumungsbeschluss von Bankia, der Großbank, in der die Caja Madrid inzwischen aufgegangen war, kam sofort, als Bedoya 2008 arbeitslos wurde und die Ratenzahlungen einstellte. Viermal haben die Aktivisten der PAH Girona ihn und seine vier Kinder seither vor der Vollstreckung bewahrt. Weniger offensichtlich, aber systematisch ist Afueda Pons zufolge die Täuschung vieler Bankkunden abgelaufen. Oft wurden auf dem Notariat im 5-Minuten-Takt Verträge unterzeichnet, die die Kunden zuvor nicht einsehen konnten. Die Aktivistin, die sich durch ihre frühere Arbeit bei einer Versicherung mit Verträgen auskennt, erlebte viele Überraschungen. Oft steht im Kleingedruckten, dass die Bank die Immobilie in ihren Besitz überschreiben kann, sobald der Kreditnehmer säumig wird. Dann kann die Bank die Zwangsräumung ohne Anwalt oder Richter anordnen. Was viele Kreditnehmer auch übersahen: bis Ende 2008 wurden 98% der Hypotheken in Spanien mit einer flexiblen Rate unterzeichnet. Auch heute noch haben 85% der neuen Hypotheken so einen Zinssatz. In Deutschland sind es nur 15%. Als die Banken in die Klemme gerieten, erhöhten sie die Rückzahlungsraten schlagartig. Die wenigsten Schuldner wurden zuvor über dieses Risiko aufgeklärt. Selbst eine feste Anstellung ist keine Garantie dafür, nicht auf der Straße zu landen, wenn die Monatsraten plötzlich das Gehalt übersteigen. Für ihre Kreditvergabepraxis sind die Banken bisher nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die in verschiedene Betrugsskandale verwickelte Bankia erhielt vielmehr im Herbst 2012 eine Finanzhilfe von 4,5 Milliarden Euro aus dem staatlichen Rettungsfonds, nachdem das Bankhaus durch seine Verluste im Immobiliengeschäft in eine Krise geraten war. 60 Milliarden Euro will die Regierung für die Sanierung der Banken aufwenden. Für die geprellten Kunden wird noch immer nichts getan. Ministerpräsident Rajoy reagierte auf die Zwangsräumungen erst, als die Selbstmordfälle durch die Presse gingen. Nun ist ein Moratorium von bis zu 2 Jahren in Härtefällen vorgesehen. Um davon zu profitieren, dürfen die jährlichen Einkünfte einer Familie 19.000 Euro nicht überschreiten und die im Elternhaus lebenden Kinder nicht über 3 Jahre alt sein. Auf gerade einmal 2 der über 200 Zwangsräumungen, die nun im 140.000 Einwohner zählenden Ort anstehen, würden diese Kriterien zutreffen, kritisiert Baques. Während die Politik zögert, kommt Unterstützung von den Gerichten und Anwaltskanzleien. Das US-amerikanische Modell, Schulden mit der Rückgabe der Immobilie an die Bank zu tilgen, fordern einflussreiche Richter und Staatsanwälte auch für Spanien. Die Geldinstitute haben die Gerichte zu ihren Inkassobüros gemacht, beklagt der Richterverband APM. Er hält die spanische Gesetzgebung aus dem Jahr 1909 für veraltet und kritisiert, dass sie den Wohnungseigentümern in den Räumungsverfahren kaum eine Chance lasse. Der spanische Generalrat der Justiz lehnte Reformen ab und erhielt kurz darauf eine Rüge vom Europäischen Gerichtshof. Der befand, dass das spanische Zwangsräumungsgesetz europäische Normen verletze, weil es den Kunden nicht vor missbräuchlichen Vertragsklauseln bei der Hypothekenvergabe schütze. Nun hat er über eine Sammelklage spanischer Juristen zu entscheiden. Grundrechte würden in Spanien durch die Gesetzespraxis systematisch verletzt. Mehrere Regionalgerichte haben bis zum Richterspruch aus Luxemburg alle Zwangsräumungsprozesse auf Eis gelegt. Die Kutra Bank aus dem Baskenland versprach nach dem Selbstmord einer beliebten Ratsfrau in Baracaldo umgehend auf Zwangsvollstreckungen zu verzichten. Die valencianische Gemeinde Alsida hat leerstehende Immobilien aus dem Bestand einer Bank verstaatlicht, um sie als Sozialwohnungen zu nutzen. Die größte spanische Polizeigewerkschaft SUP sicherte Polizisten juristische Hilfe zu, die nicht an Zwangsräumungen teilnehmen wollen. Und die Aktivistinnen und Aktivisten, die nun die Caixa Penedès besetzten, wurden von den eingetroffenen Beamten der katalanischen Autonomiepolizei nicht etwa vertrieben, sondern erhielten Solidaritätsbekundungen. Nach 7 Stunden Besetzung gab sich der Bankdirektor kompromissbereit. Doch am Tag darauf bekam Isabel einen Drohanruf der Bank. Wer knapp 15.000 Euro Eintrittsgeld verlangt, muss seinen Gästen etwas bieten. Das ist nicht so einfach bei den verwöhnten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des jährlichen Treffens des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Gastgeber haben sich jedoch etwas einfallen lassen. In diesem Jahr durften die Gäste für 1 Stunde Slum-Bewohner spielen, die sich mit dem Tütenkleben ein paar Cents verdienen müssen. Voriges Jahr gab es den Refugee Run. Sehr realistisch sind die Simulationen allerdings nicht. So hätte man den Tütenklebern wenigstens ein Abführmittel verabreichen müssen, um das Leben im Slum mit schmutzigem Wasser und ohne medizinische Versorgung halbwegs authentisch zu gestalten. Und der Flüchtlingssimulation würde Waterboarding, um das Ertrinken im Mittelmeer zu veranschaulichen, etwas mehr Thrill verleihen. Aber es zählt ja der gute Wille. Und den möchte die globale Elite demonstrieren. Es wird so viel von sozialer Verantwortung, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit geschwatzt, dass man glauben könnte, einem Attac-Kongress beizuwohnen. Sogar leibhaftige Gewerkschafter hat man in Davos gesichtet. Und für das Unterhaltungsprogramm werden seit einigen Jahren gerne NGOs wie die Crossroads Foundation engagiert, die die Empathiesimulationen anbietet. Sie geben der allgemeinen Verantwortungssimulation einen nachhaltigen Human Touch. Im wirklichen Leben geht es allerdings weiter wie gewohnt. So wurde festgelegt, dass jedes fünfte Delegationsmitglied eine Frau sein muss. Daher schickten viele Unternehmen nur 4 Männer. Selbstverständlich waren auch diesmal Repräsentanten namhafter Diktaturen anwesend, unter anderem Turki Ayfazal al-Saud, der als saudischer Geheimdienstchef nachhaltig foltern ließ. Dass auch der Syrer Abdul Salam Haikal, ein Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums, kommen darf, kann als Zeichen der Empathie für bedrängte Geschäftsleute gelten, denn sein Magazin Forward sollte der Welt ein fortschrittliches Syrien präsentieren, hat aber mit Schlagzeilen wie "2012 is a year of hope" keinen Markterfolg mehr. Wenn die Einschläge zu laut werden, lässt sich die Realität nicht gänzlich wegsimulieren. Dem Rest der globalen Geschäftswelt aber geht es erstaunlich gut, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Man nimmt ihre Repräsentanten immer noch ernst, hält sie gar für Experten. In mancherlei Hinsicht sind sie das ja auch, doch ihre wahren Talente verbergen sie. Vorträge wie "Alle Welt schmieren und damit davonkommen" von Siemens oder "Wie ruiniere ich die Wirtschaft eines europäischen Partnerlandes in nur 2 Jahren? Von Angela Merkel. Oder "Ohne Ende Staatsknete kassieren und dabei so tun, als sei man der coolste Privatbanker der Galaxis" von Josef Ackermann stehen leider nicht auf dem Programm. Chronologie der Nötigung, März 2013. Nach den Wahlen in Italien war in den ersten Kommentaren unverzüglich von der Rückkehr der Euro-Krise die Rede. Sie war freilich nie vergangen. Vielmehr tritt sie jetzt in eine neue, man kann sagen experimentelle Phase ein. Nur ein paar Tage nach dem Schock darüber, dass die Bewegung des Komikers Beppe Grillo de facto die stärkste politische Kraft Italiens geworden ist, konnte man die ersten Berichte darüber lesen, dass die italienischen Wirtschaftsführer eigentlich nichts an ihm auszusetzen haben. Grillo hat die Gewerkschaften offen attackiert und möchte ihre Rechte radikal beschneiden. Italiens Hochleistungsregion, der Veneto, wählte die Grillini. Mittelstandsunternehmer schwärmen von Grillos antibürokratischem Eifer. Zwar kann sich Grillo immer noch vorstellen, dass Italien die Eurozone verlässt. Seine Wirtschaftsexperten korrigieren aber, dass es nicht um den Austritt aus dem Euro gehe, sondern um eine Neuverhandlung der Schulden. Alles halb so schlimm? Grillo könnte tatsächlich für einen neuen Klassenkompromiss stehen, den auch die EU gutiert. Sein Antibürokratismus, die Verachtung des alten Klientelismus und der Korruption scheinen der Nenner zu sein, auf den sich seine zahlreichen jugendlichen, eher links stehenden Wähler und seine Unternehmerfreunde einigen können. Schließlich zählen auch die Gewerkschaften zu jenem System, dessen Untergang Grillo für die kommenden 6 Monate vorhersagt. Grillo könnte also das starre Verwaltungssystem in Italien aufbrechen und somit der Wirtschaft zu neuer internationaler Konkurrenzfähigkeit verhelfen, so die vage Hoffnung. Allerdings wäre dieser Klassenkompromiss in der Tat experimentell, weil man, vom Kampf gegen die Bürokratie abgesehen, schlicht noch nicht weiß, was sein Inhalt wäre. Staatlich finanzierte Beschäftigungsprogramme für die arbeitslosen jungen Leute? Abbau gewerkschaftlicher Rechte, dafür aber ein garantierter Mindestlohn? Woher käme dafür das Geld? Zudem ist das Experiment politisch heikel. Grillo steht für eine bürgerliche Politik, die die Institutionen bürgerlicher Politik offen verhöhnt. Aus der europäischen Geschichte kennt man dafür nur ein Beispiel, den Faschismus. Nun bevorzugt Grillo offensichtlich keine imperialistisch-rassistische Rhetorik. Allerdings zielt seine Bewegung direkt auf den Ausnahmezustand, auf die Handlungsunfähigkeit der politischen Institutionen durch Blockade. Die EU unter der Hegemonie Deutschlands wird wohl kein zweites Mal eine Expertenregierung unter der Führung eines Technokraten wie Mario Monti installieren können. Die Initiative läge also auf Seiten einheimischer, populistisch-autoritärer Krisenstrategen. Sie würden auf destabilisierte Institutionen treffen. Kein beruhigendes Szenario. Beobachter machen in allen von der Rezession betroffenen Ländern Südeuropas eine Erosion jener Institutionen aus. Linke wie rechte Parteien können dem Spardiktat aus Brüssel nichts entgegensetzen, sondern bewegen sich innerhalb seiner engen Grenzen. Die Gewerkschaften haben fast nur noch auf die Angestellten im staatlichen und öffentlichen Dienst Zugriff. Die Bildungsinstitutionen sind ebenfalls in einer ausweglosen Krise, weil keine noch so gute Ausbildung, keine noch so erfolgreiche Selbstoptimierung vor Jugend- und Akademikerarbeitslosigkeit bewahrt. Die Hoffnungen der EU, dass sich in diesen Ländern ein Regime der Mitte herauskristallisiert, pro-europäisch, aber innerhalb des jeweiligen Landes für Erneuerung und Aufbruch stehend, die Härten des Sparprogramms mit irgendeiner Art neuem Gesellschaftsvertrag mildernd, haben sich nicht erfüllt. Wie auch die Wahlniederlagen von Pierluigi Bersani und Mario Monti sind der vorläufige Schlusspunkt in dieser Entwicklung. Die Entwicklung der kommenden Monate und Jahre ist völlig offen. Aus Griechenland liest man immer häufiger Berichte vom fortschreitenden Zerfall des gesellschaftlichen Lebens. Die zahlreichen Selbstverwaltungsexperimente in den großen Städten sind aus der Not geboren und verwalten einen immer größer werdenden Mangel. In Spanien verweigert sich die Occupy-Bewegung erfolgreich jeder Institutionalisierung und Repräsentation. Man hört von beeindruckenden Beispielen von Zivilcourage, von Feuerwehrleuten und Polizisten, die sich weigern, bei Zwangsräumungen mitzumachen. Aber auch in Spanien geht es primär um die Linderung des Mangels. Mit den Wahlen in Italien ist das Scheitern der Versuche offensichtlich geworden, Geld durch Macht zu kontrollieren und durch einen politisch inszenierten Schockkapitalismus die jeweiligen Nationalökonomien wettbewerbstauglich zu schrumpfen. Dieses Scheitern betrifft auch die linken Strategien einer politischen Geldkontrolle, mit dem Ziel, durch staatliche oder europäische Investitionsprogramme den privaten Konsum anzukurbeln. Demnach müsse man nur die sogenannte Realökonomie aus den Klauen der Banken und Spekulanten befreien, etwa durch eine Umschuldung oder die Besteuerung von Finanztransaktionen. Jenseits der Banken beginne das Reich des anständigen Wirtschaftens. Aber wie sieht dieses Jenseits aus? Damit wären wir wieder bei Beppe Grillo, der gar nicht positiv zu bestimmen vermag, was der Zweck seines Furors ist, außer der Pöbelei, sich nicht länger verarschen lassen zu wollen. Die Beliebigkeit seines Populismus verrät, wie tief sich die Krise in den Alltag, und das heißt auch in den Alltag der Ökonomie, eingegraben hat. Am Ende stehen die Appelle an Anstand und Würde, an Ehrlichkeit und harte Arbeit. Bleibt nur die abstrakte Anrufung des Volkes. Jede herrschende Klasse bringt in jeder Ära ihrer Entwicklung einen repräsentativen Typus hervor. So erscheint im feudalen Europa zunächst der Ritter, der Barbar, der sich durch ein Ideal zu disziplinieren versucht. Im Frühbarock wird der Höfling repräsentativ, der zwar einen Degen trägt, sich aber vor allem durch Beachtung der Etikette und die Fähigkeit zu geistreicher Plauderei auszeichnet. Im Rokoko wird der Höfling immer feinsinniger, kapriziöser und blasser. Er schminkt sich bleich und trägt eine weiße Perücke. Die Aristokratie inszeniert ihren eigenen Totentanz und tritt stilvoll ab. Der Aufstieg der Bourgeoisie beginnt als Drama. Als erster Held erscheint der Kriegsherr, zur See wie Sir Francis Drake oder an Land wie Oliver Cromwell. Auch der Fernhändler, der ihm folgt, ist bei Bedarf noch ein Feldherr, ebenso wie der bürgerliche Revolutionär. Der dann aufsteigende Industriebaron gibt gelegentlich Mordaufträge, doch lieber bedient er sich der Bestechung. Er ist noch eine dramataugliche Figur, bereitet aber schon den Aufstieg des Managers, des kapitalistischen Höflings, vor. Dieser dient seinem König, dem Kapital, unter Beachtung der Etikette des Lobbyismus und Korporativismus. Geistreich muss er nicht sein, doch schmückt er sein Büro mit Kunst, die Experten für modern erklären, und tritt als Sponsor der Kultur auf. Treten wir nun in die Epoche eines kapitalistischen Rokoko ein? Repräsentativ wären dann wohl die Politclowns, und zwar weniger jene, die fast allen als solche gelten, als die Exponenten der unfreiwilligen Komik. Es gibt keinen Anlass, an der Stabilität des deutschen Finanzsystems zu zweifeln, sagte Peer Steinbrück am 16. September 2008 anlässlich der Pleite von Lehman Brothers. So etwas kann auch Angela Merkel. Deutschland ist und bleibt ein weltoffenes Land. In beiden Fällen hat das Publikum den Witz nicht verstanden, aber es handelt sich ja auch nicht um eine bewusste Inszenierung. Vielmehr ist die Bourgeoisie lächerlich geworden, ohne es zu bemerken. Und das kann nicht ohne Auswirkungen auf ihr Personal bleiben. Wer die Schaffung eines künstlichen Abgasmarkts für Umweltschutz hält und Computer nicht nur mit Aktien handeln lässt, sondern sie auch anweist, einander mit falschen Angaben zu täuschen, führt eine Komödie auf. Schon eine Groteske ist es, dass die Bourgeoisie, die ihr Überleben Rettungspaketen verdankt und sich enger denn je an den Staat schmiegt, auf der Bühne unermüdlich die Privatinitiative preisen lässt. Um den Spielplan zu ändern, müssten die Zuschauer Autoren und Regisseure werden. Derzeit aber kann es schon als Zeugnis politischer Reife gelten, wenn die Menschen eines Landes bewusst ihre Politclowns wählen, während sie in einem anderen den ihren mit ernster Miene lauschen, weil sie noch nicht bemerkt haben, dass sie im Theater sitzen. In den vergangenen Tagen häuften sich in den Medien Reportagen, in denen Journalisten Erwerbslose beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Essenstafel begleiteten. Schließlich durften zum 10-jährigen Jubiläum der Agenda 2010 auch die Menschen nicht fehlen, die mit und unter Hartz IV leben müssen. In der Regel ähnelt sich der Tenor solcher Berichte. Das Leben mit Hartz IV ist hart, aber man kann damit überleben. Den Porträtierten wird der Status moderner Trümmerfrauen zugesprochen, die auch in widrigen Zeiten die Ärmel hochkrempeln und klaglos anpacken. Schließlich geht es nicht nur um individuelle Schicksale, sondern um Deutschland. Die Bild-Zeitung brachte es am deutlichsten auf den Punkt. Unter dem Motto 10 Jahre nach der Jobrevolution wird dort das Hartz-IV-Jubiläum begangen und am Ende eines Artikels, in dem die Härten der Agenda 2010 nicht einmal verschwiegen werden, kommt der CDU-Arbeitsmarktexperte Karl Schieverling zu Wort. Die Hartz-Gesetze haben eine Menge an Flexibilität gebracht und sie sind die Grundlage für die momentan starke wirtschaftliche Stellung Deutschlands in Europa. Das ist gut. Darin ist Schieverling sich mit der FDP ebenso einig wie mit einer großen Mehrheit der SPD, die im Vorwahlkampf den Hartz-IV-Kanzler Gerhard Schröder reaktivierte. Schließlich pocht die SPD darauf, dass unter ihrer Ägide jene Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden, die seither angeblich Deutschlands Aufstieg befördert haben. Allein die Grünen wollen lediglich mit am Kabinettstisch gesessen haben, als die Agenda 2010 beschlossen wurde. Sie hätten sich einen Mindestlohn dazu gewünscht, sagt Jürgen Trittin heute. Dabei hatten 2004 selbst die Gewerkschaften einen Mindestlohn noch als Eingriff in die Tarifautonomie abgelehnt. Erst einige Jahre nach der Einführung der Agenda 2010 hatte sich der Niedriglohnsektor in einigen Branchen dermaßen ausgeweitet, dass mehrere Einzelgewerkschaften einen Mindestlohn zu verfechten begannen. Anlässlich des Hartz-IV-Jubiläums meldeten sich auch in vielen Medien Ökonomen und Politiker zu Wort, die darüber aufklären wollen, dass die Agenda 2010 keinen so großen Anteil am neuen deutschen Wirtschaftswunder trage, wie gerne behauptet wird. So betätigt sich der zum Club der sogenannten Wirtschaftsweisen zählende Ökonom Peter Bofinger als Entzauberer des Mythos. Der Erfolg der deutschen Wirtschaft hat mit den Reformen nichts zu tun. Er verdankt sich dem Export deutscher Autos nach China und Indien. Aber nicht nur Politiker fast aller Parteien, sondern auch viele Erwerbslose sind der Meinung, dass Opfer gebracht werden müssen, um Deutschlands Stellung zu halten. Mit dieser Ideologie hat schließlich die deutsche Volksgemeinschaft im vorigen Jahrhundert ganz andere Zeiten überstanden. Wer einfach nur ein schönes Leben möchte, wird von einem Bündnis aus Mob und Boulevard als Florida-Rolf oder Deutschlands frechster Arbeitsloser an den öffentlichen Pranger gestellt. Schließlich verübt er in den Augen der braven Bürger ein besonders schweres Verbrechen. Er will keine Opfer für Deutschland bringen. Gern melden sich die großen und kleinen Sozialdetektive zu Wort, die den erwerbslosen Nachbarn beim Jobcenter anzeigen, weil dieser vermeintlich Nebeneinkünfte bezieht. Dort findet sich in der Regel genügend Personal, das sich nicht lange bitten lässt und Erwerbslosen sogar die ALG-II-Leistungen vollständig streicht. Eine Arbeitsvermittlerin wie Fabienne Brutus war in Deutschland lange nicht zu finden. Die Mitarbeiterin der französischen Agentur für Arbeit weigerte sich 2007, Erwerbslose zu sanktionieren und ging an die Öffentlichkeit. Unter dem Motto Fabienne gesucht forderten auch in Deutschland Erwerbsloseninitiativen die Mitarbeiter von Jobcentern dazu auf, dem Beispiel der französischen Jobvermittlerin zu folgen und sich ebenfalls gegen die Zumutungen des Hartz-IV-Regimes auszusprechen. Kürzlich hat die Hamburger Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann erklärt, keine Sanktionen mehr gegen junge Erwerbslose zu verhängen. Auf ihrem Blog beschreibt sie die Zumutungen des Hartz-IV-Regimes, ohne sie mit dem Aufstieg Deutschlands zu rechtfertigen, und teilt mit, dass die Mitarbeiter der Jobcenter beim Umgang mit den Sanktionen durchaus einen Ermessensspielraum haben, den sie nun nutze. Erfreut, endlich eine deutsche Fabienne gefunden zu haben, bekundeten zahlreiche Erwerbslose Hannemann ihre Solidarität, als sie wegen ihrer Kritik vom Jobcenter gerügt werden sollte. Dabei hätte das Personal der Jobcenter auch eigene Gründe, sich gegenüber den Erwerbslosen solidarischer zu zeigen. So hat der Vorsitzende der Bundesagentur für Arbeit eine von den Personalräten geplante Unterschriftenaktion gegen befristete Arbeitsverhältnisse in den Jobcentern untersagt, weil sie dem gesetzlichen Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Personalvertretung und Dienststellenleitung widerspricht. Was anlässlich des Hartz-IV-Jubiläums in den Medien kaum thematisiert wurde, war der selbstorganisierte Widerstand von Erwerbslosen. Dabei brachte der Frankfurter Sozialwissenschaftler Harald Rein erst jüngst die Dokumentation 30 Jahre Erwerbslosenprotest 1982 bis 2012 heraus. Das Buch präsentiert nicht nur alle Formen der Erwerbslosenproteste der vergangenen Jahre, sondern leistet auch einen historischen Rückblick auf einen Zeitraum von fast 100 Jahren. So dürfte wenig bekannt sein, dass sich nach der Novemberrevolution neben Arbeiter- und Soldatenräten auch Erwerbslosenräte gründeten und das wilde Klicken von Erwerbslosen in der Weimarer Republik Zwangsräumungen verhinderten. Anschaulich werden auch die Proteste bei der Eröffnung des als Hungerburg bezeichneten Arbeitsamts im Berliner Stadtteil Neukölln im Jahr 1932 geschildert. Diese Aktivitäten kann man als Vorbilder für die Zahltag-Aktionen bezeichnen, die seit 2007 von Köln ausgehend immer wieder kurzfristig für Schlagzeilen sorgen. Hier schließen sich Erwerbslose zusammen und fordern von den Jobcentern die Auszahlung von Geldern, die Bearbeitung von Anträgen und das Ende von Sanktionen. Vorige Woche organisierte der Freundeskreis Bert Neumann im Jobcenter von Forst den ersten Zahltag in Ostdeutschland. Der Kreis gründete sich zur Unterstützung des Erwerbslosen, dem für 3 Monate das Arbeitslosengeld II vollständig gestrichen worden war, weil er einen Computerkurs abgebrochen hatte. Obwohl der Erwerbslose nachweislich unter gesundheitlichen Problemen leidet, wurde die Sanktion nicht aufgehoben. Im Unterschied zu vielen anderen ging Neumann an die Öffentlichkeit und fand Menschen, die ihn unterstützen. Wir wollen deutlich machen, dass die Sanktion immer Einzelne betrifft, aber alle gemeint sind, sagt der Pressesprecher des Freundeskreises. Dass es 10 Jahre nach der Verkündung der Agenda 2010 auch Menschen gibt, die nicht Deutschland, sondern Bernd Neumann sein wollen und dass mittlerweile auch eine Fabienne in einem deutschen Jobcenter gefunden wurde, sind die erfreulichen Nachrichten dieses unerfreulichen Jubiläums. Chronologie der Nötigung, März 2013. Eine differenzierte, wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung soll es nun werden. Mit dieser mustergültigen Floskel aus dem Handbuch Öffentlichkeitsarbeit charakterisierte der Europäische Rat vorige Woche das oberste Ziel seiner Politik. Die Förderung von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit rangiert nur noch an 3. Stelle der Prioritätenliste. Endgültig hatte die Wahl in Italien gezeigt, dass es wenig erfolgversprechend ist, den Entwertungsdruck, den die allgemeine Krise des Weltkapitals auf die Vermögen der Sieger in der Weltmarktkonkurrenz ausübt, auf die schwächsten Glieder der Zirkulation zu lenken, um sie zu Verlierern zu machen. Ökonomisch kehrt der externalisierte Entwertungsdruck zu jenen zurück, die ihn abzuleiten versuchten, denn die Sieger sind gerade deswegen Sieger, weil sie sich mit ihrem Kapital einen überdurchschnittlichen Anteil des gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts aneignen. Aus ihrem Vorteil in der Konkurrenz folgt der Besitz gerade jener Titel, auf die sie die Entwertung lenken. Politisch entfesseln solche Versuche die desintegrierenden Kräfte jener, die ihr ökonomisches Schicksal wieder an eine nationale Währung jenseits des Euro knüpfen möchten. Allerdings kehrt der Entwertungsdruck nach der versuchten Externalisierung in allgemeinerer Form zurück. Weil die Bankenrettung zunächst als nationale Aufgabe der Souveräne betrachtet wurde, verlagerte sich der Entwertungsdruck vom privaten Anlagekapital auf die Staatsanleihen jener Staaten, die im Rettungswettbewerb die kürzeste Zeit mithalten konnten. Zwar befinden sich auch die Staatsanleihen in privatem Besitz, die Folgen der Entwertung sind trotzdem allgemeiner Art, weil von einer Staatspleite nicht nur, wie von einer Bankenpleite, die Bedingungen der jeweils individuellen Reproduktion der Einzelkapitale bedroht sind, sondern auch die Reproduktion der Verwertungsbedingungen aller Kapitale. Mit der wachstumsfreundlichen Haushaltskonsolidierung hat dieser Vorgang insofern etwas zu tun, weil sich so die Rolle erklärt, die Frankreich bei der Zurückdrängung des von Deutschland forcierten Zwangs zur Haushaltsdisziplin spielt. Der Entwertungsdruck kehrt mittlerweile bis nach Frankreich zurück. Das Land droht vom Externalisierer zum Ziel einer dann nur noch deutschen Externalisierung zu werden, was den Irrsinn des deutschen Herrschaftsanspruchs offenbart. Denn im Sinne des Kapitals genützt hat das alles kein Stück. Noch immer steht das zugrunde liegende Problem von 2007 auf Platz 2 der Prioritätenliste des Europäischen Rats. Wiederherstellung einer normalen Kreditvergabe an die Wirtschaft. Und jeder Versuch, eine Haushaltskrise zu lösen, führt schnurstracks zurück in die nächste Bankenkrise. Dass die deutsche Krisenpolitik zurückgedrängt wurde, heißt nicht, dass sie verhindert würde. Der Irrsinn, der sich in ihr ausdrückt, ist objektiv. Gerade mal einen Tag später kehrte er zurück, als die Finanzminister die widerrechtliche und offensichtlich dysfunktionale Aneignung von Sparguthaben in Zypern erzwangen. Im Versuch, Haushalts- und Bankenkrise zugleich zu lösen, offenbart sich die Bereitschaft, gegen fundamentale Eigentumsrechte zu verstoßen, um Eigentum als solchem die Möglichkeit der Vermittlung zu erhalten, zu der es ohne weiteres nicht mehr fähig ist. Als nach der Nachtsitzung zur Zypern-Rettung die Verhandlungspartner vor die Mikrofone traten, standen die Sieger fest. Während Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis sichtlich zerknirscht verkünden musste, man habe einen Kompromiss gefunden, der im Interesse des zyprischen Volkes und der EU sei, wobei die Betonung auf letzterer liegt, waren die Vertreter der Gegenseite sichtlich zufriedener. Jeroen Dijsselbloem, der Vorsitzende der Eurogruppe, sprach von einer wirklich guten Lösung, die man dem Inselstaat abgerungen habe. Bundesfinanzminister Schäuble setzte noch eins drauf und sagte, dass wir jetzt das erreicht haben, was immer unsere Position war. Öffentlichkeitswirksam wurde allseits darauf verwiesen, dass die Spareinlagen bis 100.000 Euro, die unter die europäische Einlagengarantie fallen, und die 10 Tage zuvor auch von den Finanzministern der Eurozone noch in Frage gestellt worden waren, nun gerettet worden seien. Was als hehres Anliegen daherkommt, stellt eine Wendung im europäischen Krisenmanagement dar, die einen Ausblick auf die kommenden Verwerfungen erlaubt. Denn während die dominierende deutsche Krisenstrategie bisher auf den Schutz des Kapitals vor der Entwertung und die Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit in den betreffenden Ländern gerichtet war, was fundamentale Infragestellungen der Löhne, Sozial- und Versicherungsleistungen in den Krisenstaaten zur Folge hatte, wird jetzt auch die Vernichtung der Kapitaltitel betrieben. Der Eigenbetrag Zyperns zum Rettungspaket von 7 Milliarden Euro wird nun tatsächlich überwiegend durch die Streichung bzw. die Reduzierung der Forderungen der Gläubiger, Anteilseigner und Großkunden der beiden großen Finanzinstitute des Landes erbracht. Dass eine im kriselnden Kapitalismus letztlich unausweichliche Kapitalvernichtung nun ausgerechnet im Fall Zyperns durchexerziert wurde, ist kein Zufall. Weit über ein Viertel der Bankeinlagen und fast 40% der Auslandsinvestitionen des Staats kommen aus Russland. Aufgrund des selbst im Vergleich zu anderen Steuerparadiesen ausgesprochen niedrigen Steuersatzes von 10% hat sich Zypern für vermögende Russen zu dem entwickelt, was Luxemburg und Irland für deutsches und anderes europäisches Kapital darstellen. Eine Steueroase. Dass diese weitermachen dürfen wie bisher, während Zypern gezwungen wird, seine Anleger zu bestrafen, darauf hatte Anastasiadis wiederholt empört hingewiesen. Damit trifft er genau den Punkt. Neben der Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit in der Eurozone im Falle Zyperns vermutlich ähnlich illusorisch wie in Griechenland, wird der Schutz heimischen Kapitals vor der Entwertung immer stärker in den Fokus der deutschen Krisenpolitik rücken. Da bittet man natürlich lieber russische Oligarchen, die serbische Mafia und Steuerhinterzieher, die von SPD-Vorsitzenden Gabriel als das bisherige Geschäftsmodell auf Zypern identifiziert wurden, zur Kasse als ihre deutschen Brüder. Nach beinahe 10 Tagen heftiger Debatten und zahlreicher Treffen und Gegentreffen wurde ein Kompromiss für die zyprische Krise gefunden. Was mit einem vermeintlich harmlosen Treffen der zyprischen Regierung und der Eurogruppe begonnen hatte, zeitweilig aber die Zukunft der Eurozone fraglich erscheinen ließ, endete vorläufig mit einer offiziellen Übereinkunft, die in der typischen EU-Manier Stabilität wiederherstellt. Durch Austerität, wirtschaftliche Stagnation und eine weitere Rezession. Die Eurozone aber ist gerettet. Eines ist nach dieser Rückkehr der Euro-Krise in die Schlagzeilen der Weltpresse klar. Um das bisherige Krisenmanagement fortzusetzen, sind die Verantwortlichen zu erheblicher Flexibilität bereit. Selbst wenn dies bedeutet, fundamentale Werte und Prinzipien der EU außer Kraft zu setzen. Die uneingeschränkte Mobilität des Kapitals mag ein Gründungsprinzip der EU sein, doch sie hat ihren Preis. Wie der Fall Zyperns zeigt, soll sie nun einer interessanten Dialektik folgend eingeschränkt werden, um gerettet zu werden. Alles begann mit einem Treffen am 16. März 2013, auf dem der neu gewählte zyprische Präsident Nikos Anastasiadis mit der Eurogruppe nach einer Lösung für den Kreditbedarf der Insel suchte. Zypern braucht rund 17 Milliarden Euro, 5 Milliarden aufgrund fällig werdender eigener Staatsanleihen und 12 Milliarden für seine Banken, die hohe Verluste erlitten haben und nicht zuletzt durch den Schuldenschnitt auf griechische Staatsanleihen im Jahre 2012. Dass die Troika aus Eurostaaten, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Zentralbank 10 Milliarden Euro bereitstellen würde, schien klar. Ebenso, dass Anastasiadis nicht die leisesten Einwände gegen die dafür verlangten Austeritätsmaßnahmen erheben würde. Alles schien geregelt. Zu klären blieben nur die Details des Memorandums, zumal Zypern für Ende März 2013 Zahlungsunfähigkeit prognostiziert wurde. Man einigte sich auch auf einige Sparmaßnahmen, doch die Abmachung drohte zu platzen, als die Eurogruppe den Rettungsplan an eine bislang unerhörte Klausel binden wollte. Es sollte eine Zwangssteuer auf Bankeinlagen erhoben werden, ein Haircut, ähnlich wie 2001 in Argentinien, wo eine Massenrevolte die Folge war. Aus eben diesem Grund war dies in der Eurokrise bislang wohlweislich vermieden worden. Ob Anastasiadis diese Forderung schockierte, ist schwer zu sagen. Einigen Berichten zufolge war sie bereits seit Januar im Gespräch. Der Rest der Welt jedenfalls war fassungslos. Versicherte Bankeinlagen, die heilige Kuh des modernen Kapitalismus, sollten für ein Finanzierungsprogramm geopfert werden, dessen Umfang mit 10 Milliarden Euro für europäische Maßstäbe höchst bescheiden ausfällt. Anastasiadis kehrte nach Zypern zurück, um sich an die Bevölkerung zu wenden, bevor der Gesetzesentwurf ins Parlament ging. Er habe bei den Verhandlungen sein Äußerstes gegeben, erklärte der Präsident. Und wenngleich eine bittere Pille, sei die Regelung doch unvergleichlich besser als ein sofortiger Staatsbankrott. Bankguthaben bis 100.000 Euro sollten mit einer Abgabe von 6,75%, alle größeren Beträge mit 9,9% belastet werden. Ein sicheres Rezept für einen Massenansturm auf die Banken. Zur Überraschung der meisten Beobachter lehnte Zyperns Parlament die Übereinkunft ab. Selbst aus Anastasiadis eigener Partei, Demokratische Versammlung, stimmte kein einziger Abgeordneter dafür. Ein heilloses Chaos brach aus. Die Politiker der Eurozone wirkten überrumpelt und wiesen mehrheitlich jede Verantwortung für den Vorschlag eines allgemeinen Haircut weit von sich. Die Wirtschaftspresse war verblüfft. Warum in aller Welt provozierte die Eurogruppe in einer kleinen, stark vom Finanzsektor abhängigen Volkswirtschaft einen Massenansturm auf die Banken? So begann die Suche nach dem Schuldigen. Wolfgang Schäuble behauptete als erster, dass der Haircut nicht seine Idee, sondern die der zyprischen Regierung, der Europäischen Kommission und der EZB gewesen sei. Jörg Asmussen vom Vorstand der Europäischen Zentralbank bestritt dies und sagte, die Idee sei bei den Verhandlungen in Brüssel aufgekommen. Auch der französische Finanzminister Pierre Moscovici erklärte, gegen eine Belastung kleiner Sparer zu sein. Wer also war verantwortlich für den bislang beispiellosen Vorschlag? Die EU-Kommission gab zu, die Idee ins Spiel gebracht zu haben, allerdings nur, um weitaus Schlimmeres zu verhindern. Dem EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, Olli Rehn, zufolge drängten die deutsche Regierung und der IWF darauf, große Guthaben mit einer Abgabe in Höhe von 40% zu belasten, was Panik in der Eurozone und einen massiven Abzug von Kapital seitens der überwiegend russischen Großanleger zur Folge gehabt hätte. Einigen Berichten zufolge ging es Anastasiadis auch um den Schutz der Großkunden der zyprischen Banken, weshalb er in der Hoffnung auf eine Verteilung der Lasten widerwillig einer Zwangsabgabe der Kleinsparer zugestimmt habe. Im allgemeinen Hin und Her der Schuldzuweisungen wurden die Rollen des guten und des bösen Kops austauschbar und so mit Erfolg vergessen gemacht, dass alle Beteiligten Kops sind. Es folgte eine beachtliche Choreografie. Die zyprische Regierung gab vor, sich nach alternativen Finanzquellen umzusehen. Finanzminister Michalis Sarris reiste nach Russland, kam aber mit leeren Händen zurück, was von vornherein klar war, da die russische Regierung bereits im Juni jegliche Finanzhilfe von einer Übereinkunft zwischen Zypern und den Eurostaaten abhängig gemacht hatte. Zugleich wurden einige andere Vorschläge erwogen, darunter ein obskurer Solidaritätsfonds und die Verstaatlichung von Versicherungsvermögen. Unterdessen kündigten die Euro-Staaten durch eine Erklärung der EZB an, Zypern am 25. März den Geldhahn zuzudrehen, falls das Land nicht 5,8 Milliarden Euro selbst aufbringe. Dieser Schritt würde den sofortigen Zusammenbruch der zyprischen Banken bedeuten. Dass die EZB dafür eine Zweidrittelmehrheit benötigt, die nach den wechselseitigen Schuldzuweisungen unsicher schien, blieb dabei unberücksichtigt. Als Zeichen der Stärke und Handlungsfähigkeit der Euro-Staaten wurde die Drohung erneuert und gleich noch der Ausschluss Zyperns aus dem Interbankensystem Target 2 in Aussicht gestellt. Daneben wurden die Besonderheiten des Falles Zypern betont, um die Vergleiche mit Ländern, die ein ähnliches Finanzsystem haben, zu relativieren. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn etwa hatte Deutschland aufgefordert, sich mit Kritik an Zypern zurückzuhalten, denn auch er komme aus einem ganz kleinen Land, in dem nicht nur der Bankplatz überdimensioniert sei. Das half aber wenig. Die wesentliche Frage blieb, wenn die Euro-Staaten nun Kontoinhaber schröpfen, wen würde es als nächstes treffen? In den frühen Morgenstunden wurde schließlich eine Übereinkunft verkündet. Die Troika wird wie geplant 10 Milliarden Euro bereitstellen und durch die EZB die Liquidität Zyperns aufrechterhalten. Im Gegenzug löst Zypern die Laiki Bank auf, deren kleinere Konten ebenso wie 9 Milliarden Euro Liquiditätshilfe der Euro-Staaten an die Bank of Cyprus übergehen. Auch die Großanleger der Bank of Cyprus sollen erhebliche, bislang nicht genau bezifferte Verluste tragen. Weitere 4,5 Milliarden Euro sollen durch Lohn- und Rentenkürzungen und Einsparungen im öffentlichen Sektor aufgebracht werden. Vor allem aber sieht die Übereinkunft strenge Kapitalverkehrskontrollen vor, um den nahezu unvermeidlichen Ansturm auf die Banken zu verhindern. Wobei bereits jetzt über eine massive Kapitalflucht aus dem Land berichtet wird, da die Banken offenbar sehr großzügig auslegen, wann per Ausnahmeregelung Geld abgezogen werden darf. Frühestens am Donnerstag sollten Zyperns Banken, die bereits seit dem 16. März geschlossen sind, wieder öffnen, hieß es am Dienstag. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa sollen alle zyprischen Bankfilialen am Tag der Öffnung Polizeischutz bekommen, um potenzielle Gewalttäter abzuschrecken. Und schließlich wurde der Haircut, um böse Überraschungen auszuschließen, Umstrukturierung des Bankensektors getauft. Handelte es sich um eine Steuer, wäre nämlich die Zustimmung des Parlaments erforderlich. Die Politiker der Eurozone gratulieren sich nun dazu, die Kleinsparer verschont zu haben, was sie plötzlich allesamt von Anfang an im Sinn gehabt haben wollen. Zyperns Bankensektor wird auf die Hälfte eingeschrumpft und eine strenge Sparpolitik kann beginnen. Die Aussichten für die zyprische Wirtschaft sind selbstredend düster. Das Austeritätsprogramm wird wohl dieselben Auswirkungen haben wie etwa in Griechenland. Nur diesmal nicht binnen 3 Jahren, sondern weniger Tage. Wenigstens die Eurozone aber ist gerettet. Vorläufig. Chronologie der Nötigung. April 2013. Der sogenannte Neoliberalismus funktioniert nicht nach Kriterien der Vernunft, auch wenn gerade in diesen Zeiten Wirtschaftsanalysten besonders eifrig versuchen, die Krise rational nachzuvollziehen. Ihr Scheitern drückt sich unter anderem in einer emotional aufgeladenen Wortwahl aus. Seit der Euro in Schwierigkeiten steckt, werden den Märkten immer mehr menschliche Züge zugesprochen. So reagieren sie etwa verunsichert oder nervös auf eurokritische Aussagen. Nach dem Beschluss eines neuen Rettungspakets atmen sie hingegen erleichtert auf und schöpfen neue Zuversicht. Passend zu dieser gefühligen Börsenberichterstattung probieren Politiker, Ressentiments zu bedienen, indem sie die Welt entsprechend vereinfacht erklären. In einem solchen Diskurs werden Finanz- und Produktionssphäre gerne auseinanderdividiert, so auch vom deutschen Finanzminister Schäuble. Das Geschäftsmodell Zyperns war nicht erfolgreich, urteilte er mit Blick auf den in seinen Augen aufgeblähten Bankensektor des kleinen Inselstaats. Diesem kranken Modell stellt er das deutsche Erfolgsmodell gegenüber, geprägt durch ein angeblich gesünderes Verhältnis von sogenannter Realwirtschaft und Finanzindustrie und gekennzeichnet durch eine stetig wachsende Wirtschaftskraft. Dass der Abstand zu den europäischen Partnern wächst, gefällt nicht jedem. Schönes Europa, in dem die Ressentiments blühen, kommentierte vergangene Woche Dieter Frankenberger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die sich häufenden missgünstigen Reaktionen auf die deutsche Erfolgsgeschichte. Das angeblich neoimperiale Deutschland stehe als Sündenbock am Pranger. Dies sei die Erfahrung der Macht, so der Mitherausgeber der FAZ. Die Kanzlerin müsse sich viel Übles anhören und bleibe angesichts von Verunglimpfungen der Tumbenart erstaunlich gelassen. Besonders angetan hatte es dem FAZ-Autor der Hegemonie- und Diktatvorwurf, den der Luxemburger Außenminister an die deutsche Regierung gerichtet hatte. Jean Asselborn, dessen Aussagen des Öfteren Potenzial für diplomatische Zwischenfälle bergen, hatte mit scharfen Worten auf Schäubles Urteil über Zypern reagiert. Deutschland habe nicht das Recht, die Geschäftsmodelle für andere Länder in der EU festzulegen. Es darf nicht so weit kommen, dass unter dem Deckmantel von finanztechnischen Fragen andere Länder erwürgt werden, sagte der Sozialdemokrat und stellte nebenbei klar, dass Deutschland für ihn nicht nur als Krisenretter fungiere. Es könne auf Dauer nicht gut gehen, dass sich der deutsche Staat zu einem Zinssatz von 1,5% Geld leihen könne, während andere Länder der Eurozone das Vier- oder Fünffache zahlen müssten. Das muss auch in die Köpfe der Deutschen hinein, forderte Asselborn. Wir haben lange daran gearbeitet, ein europäisches Deutschland zu schaffen. Nun darf es in der Union mit 27 Mitgliedern kein deutsches Europa geben. Eine solche Warnung sei für deutsche Ohren schon ziemlich starker Tobak, befand kurz darauf Marietta Slomka, als sie im ZDF den Luxemburger Ministerpräsidenten mit den Aussagen seines Außenministers konfrontierte. Jean-Claude Juncker, routinierter Interviewpartner bei ARD und ZDF, sah sich in einer neuen Rolle. Der frühere Vorsitzende der Eurogruppe, beliebt wegen seiner unkonventionellen und schnoddrigen Art, wurde im deutschen Fernsehen bislang gerne als unparteiischer Gesprächspartner für einen Kommentar zur europäischen Finanzpolitik zugeschaltet. Als Repräsentant eines kleinen Staats kaufte man ihm mehr als anderen eine authentische, nicht von nationalen Interessen getrübte, europäische Denkweise ab. Dass er seit vielen Jahren einen als Steuerparadies verrufenen Staat regiert und innerhalb der Eurogruppe für den Erhalt Luxemburg-spezifischer Pfründe, wie etwa das Bankgeheimnis, kämpfte, schadete seinem Ruf als Mustereuropäer erstaunlicherweise kaum. Als Regierungschef eines Landes, dessen Geschäftsmodell nicht mehr en vogue ist, wird Juncker nun jedoch in die Mangel genommen. Ob es ihn stören würde, wenn Bankkunden mit zur Kasse gebeten werden, wollte Slomka wissen und fragte angesichts von Luxemburgs extrem großer Abhängigkeit vom Bankensektor: Macht Ihnen das nicht manchmal Sorgen? Zypern sei nicht Luxemburg und wir lassen uns keine Parallelen aufzwingen, gab Juncker ungewohnt kleinlaut zurück und rettete sich mit einem Angriff auf seinen Nachfolger. Jeroen Dijsselbloem, der neue Vorsitzende der Eurogruppe, hatte suggeriert, auch Luxemburg könne wegen seines überdimensionierten Bankensektors Probleme bekommen. Der Niederländer sagte auch voraus, die Beteiligung von Gläubigern und Großkunden an Zyperns Rettungspaket könnte Schule machen. Diese Lösung ist keine Blaupause, warnte Juncker. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass künftig Spareinlagen in Europa unsicher seien. Die Reaktion der Märkte gab ihm recht. Nach Dijsselbloems Prophezeiungen sanken die Aktienkurse und der Eurokurs. Dieses Rettungspaket sei kein Modell für die Zukunft, ließ die EU-Kommission rasch via Pressesprecher verbreiten. Zypern sei ein Einzelfall, lautete alsdann auch die Botschaft der Europäischen Zentralbank. Verunglimpfungen von europäischen Bankenplätzen sind nicht unbedingt im europäischen Interesse. Doch von der EU kommen, wie so oft bei Euro-Rettungsversuchen, auch im Hinblick auf Zypern widersprüchliche Signale. So bekam das Land von den Währungshütern die Auflage, seinen Finanzsektor auf ein europäisches Mittelmaß zu verringern. Welches Maß hier gemeint ist, wurde allerdings nicht präzisiert. In der Debatte darüber, wie viele Banken eine gesunde Wirtschaft verkraften könne, bleibt viel Spielraum für Spekulationen über weitere Krisenszenarien. Ungeachtet ihrer kaum vergleichbaren wirtschaftlichen Gesamtsituation gerieten Länder mit großen Bankensektoren in die Schlagzeilen. Neben Luxemburg werden Malta und Slowenien als nächste Krisenkandidaten genannt. Zypern ist kein Einzelfall, titelte auch die Welt und errechnete für den Zwergstaat Luxemburg den am stärksten aufgeblähten Finanzsektor. Das Land erwirtschafte 44 Milliarden Euro an Gütern und Dienstleistungen gegenüber 227 Milliarden Euro an Bankeinlagen. Auch in anderen Analysen wird neuerdings die Krisenstabilität eines Landes am Verhältnis des Volumens seines Finanzsektors zum Bruttoinlandsprodukt festgemacht, welches für die weitere Krisendynamik des betreffenden Staats bestimmend sei. Diese Rechnung sei falsch, hob die Luxemburger Regierung in einer Pressemitteilung hervor, die vor allem den internationalen Medien und Banken galt. Lasst uns die europäische Arbeitsteilung beibehalten, so der Kern der bewusst europäisch gehaltenen Botschaft. Nicht die nationale Wirtschaftsleistung sei der korrekte Bezugsrahmen, sondern die gesamte Eurozone und der europäische Binnenmarkt. Für diesen und für die Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Länder sei ein internationaler Bankenplatz wie Luxemburg von größter Bedeutung. Leider sind einige Minister der Eurogruppe der Meinung, es sei besser, Geld im eigenen Land zu investieren, anstatt es ins Ausland zu tragen, sagte der Luxemburger Finanzminister Luc Frieden vor der heimischen Presse. Ich bin darüber erschrocken. Internationale Investoren zu verprellen, kommt der Marktwirtschaft tatsächlich nicht unbedingt zugute. Das sah auch Schäuble ein. Luxemburg ist ein erfolgreicher Bankenplatz, räumte der deutsche Finanzminister ein. Das Modell sei völlig anders und mit Zypern nicht vergleichbar. Doch gäbe es natürlich Regeln, etwa den Informationsaustausch über Bankenkunden, betonte er. Luxemburg wehre sich dagegen und beanspruche weiterhin Sonderregelungen für sich. In der Tat beschränkt sich die Diskussion um Bankenplätze nicht auf ihre Größe. Ähnlich emotional aufgeladen und ebenso widersprüchlich ist die Debatte darüber, wie man gegen Steuerparadiese vorgehen solle. Ob dies tatsächlich gewollt ist, bleibt unklar. Das zeigt auch der europäische Streit über den Umgang mit Daten von Bankkunden. Luxemburg und Österreich sind innerhalb der EU die letzten Hüter des Bankgeheimnisses. Dafür gibt es regelmäßig Schelte der EU, die eine neue Direktive vorgelegt hat. Da diese jedoch von Österreich und Luxemburg erfolgreich blockiert wird, gewährt der Rat der europäischen Finanzminister den beiden Ländern seit Jahren eine Sonderregelung. Ironie der Geschichte. Ausgerechnet die USA könnten dafür sorgen, dass damit Schluss ist. Der im Jahr 2010 im US-Kongress verabschiedete Foreign Account Tax Compliance Act verpflichtet Finanzunternehmen, die mit den USA Geschäfte machen, ab 2014 unaufgefordert alle Kontodaten von US-Bürgern an den amerikanischen Fiskus weiterzuleiten. Derzeit verhandeln EU-Staaten mit den USA entsprechende bilaterale Abkommen, auch Österreich und Luxemburg. An den USA kommt niemand vorbei, stellte Luxemburgs Finanzminister fest. Ländern, die nicht kooperieren, droht eine Strafsteuer von 30% auf ihre Einnahmen in den USA. Angesichts dessen wittert die EU neue Chancen, das Bankgeheimnis endlich auch innerhalb Europas zu lüften. Wenn ein EU-Land einem Drittstaat bessere Bedingungen bietet als einem EU-Partner, verstößt es damit gegen europäisches Recht, ließ EU-Kommissar Algirdas Semeta wissen und schloss eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof nicht aus. Doch ob mit neuer Zinsbesteuerungsdirektive oder ohne sie, auch innerhalb der Europäischen Union bleibt Spielraum für Steueroasen. Wir halten uns, wie alle EU-Staaten, an die europäischen Richtlinien, hatte vor dem Zusammenbruch der zyprischen Wirtschaft der damalige zyprische Präsident Dimitris Christofias, damals der einzige nominell kommunistische Staatschef Europas, während einem Auftritt im Europaparlament versichert. Dasselbe behauptete mehrfach der Luxemburger Finanzminister. Darüber, wie effektiv diese Richtlinien der Steuerflucht einen Riegel vorschieben, kann man nur spekulieren. Denn Informationen darüber, welche Gelder tatsächlich auf Luxemburger oder zyprischen Konten lagern, gibt es kaum. Das liegt auch daran, dass der Aufklärungswille der europäischen Finanzminister jenseits von Wahlkampfreden regelmäßig ins Stocken gerät. Das Geschäftsmodell Steuerparadies hat also durchaus Überlebenschancen. Richter haben bei der Linken keinen sonderlich guten Ruf. Meist gelten sie zusammen mit Polizisten als Inbegriff des repressiven Staates. Nicht immer zu Unrecht. Doch wenn die linken Protestbewegungen schwach sind, die bürgerliche Demokratie aber ganz anderen Kräften, nämlich Institutionen der Exekutive, lästig wird, zeigt sich, dass die Gewaltenteilung keine so schlechte Idee ist und die Justiz dem Marsch in den autoritären Staat im Weg steht. Dann sind es Regierungspolitiker, die sich über die Richter beklagen, über deren Urteile nörgeln oder sie schlicht ignorieren und nach Wegen suchen, gegen geltendes Recht ihre Ziele durchzusetzen. Die Maßnahmen zur Stabilisierung des Euro bewegten sich von Anfang an am Rande der Legalität. Nun geraten nationale Regierungen und EU-Institutionen in einen offenen Konflikt mit der Justiz. Am Freitag erklärte das portugiesische Verfassungsgericht einige von der Regierung beschlossene Sparmaßnahmen, unter anderem Kürzungen der Gehälter für Staatsangestellte und der Renten, sowie die Erhebung von Abgaben auf Erwerbslosenhilfe und Krankengeld für verfassungswidrig. Die Gesetze müssen mit der Verfassung übereinstimmen, nicht umgekehrt, sagte Joaquim Sousa Ribeiro, der Vorsitzende des Gerichts, das bereits den Haushalt des Vorjahres für teilweise unzulässig befunden hatte. Dass ein Verfassungsgericht erneut die von Deutschland und der EU-Bürokratie vorgegebenen Kürzungen für illegal erklärt hat, gibt offenbar keinem der Verantwortlichen zu denken. Nun müssen die Portugiesen halt sehen, wie sie die fehlenden 1,3 Milliarden Euro eintreiben, und zwar dalli-dalli. So lassen sich die Reaktionen des deutschen Finanzministers und der Europäischen Kommission zusammenfassen. Die Rechtslage in Portugal ist für Klagen gegen Sparmaßnahmen günstig, da die aus der sogenannten Nelkenrevolution von 1974 hervorgegangene Verfassung trotz späterer Änderungen noch immer viele soziale Rechte garantiert. Doch ob staatliche Eingriffe in Arbeitsverträge und andere dubiose Maßnahmen, mit denen Geld von Lohnabhängigen eingetrieben wird, legal sind, ist auch in anderen Ländern fraglich. So erklärte es das oberste Gericht Griechenlands für unzulässig, eine Sondersteuer mit der Stromrechnung zu erheben und bei Zahlungsverweigerung oder Zahlungsunfähigkeit die Elektrizitätsversorgung zu kappen. Die Justiz bremst den Trend zum Regieren per Dekret. Konsequent die Interessen der Lohnabhängigen zu vertreten, kann man von ihr jedoch nicht erwarten, da das bürgerliche Recht dies nicht zulässt. Wenn einem Unternehmen für eine Dienstleistung 20% oder 30% weniger als die vertraglich vereinbarte Summe gezahlt wird, kann es den fehlenden Betrag einklagen. Lohnabhängige haben es da schwerer, wenn der Staat eine Änderung ihrer Arbeitsverträge anordnet und ihre Gehälter gekürzt werden. Chronologie der Nötigung. April 2013. Nicht selten rühmen sich Politiker großer Leistungen, die sich bei näherer Betrachtung als gar nicht so groß oder sogar als frei erfunden erweisen. Es kann aber auch vorkommen, dass eine sehr bedeutende Maßnahme beschlossen wird, aber niemand sich der Urheberschaft rühmen mag. Vielmehr wünschen sich dann alle Verantwortlichen, dass so schnell wie möglich in Vergessenheit gerät, was sie da getan haben. Dies ist der Fall bei einer Maßnahme der europäischen Zypernpolitik, die gegen ein zentrales wirtschaftsliberales Dogma verstieß. Immer wenn jemand vorzuschlagen wagte, den freien Kapitalfluss zu regulieren, war das Urteil einhellig. Geht nicht! Doch siehe, auf einmal geht es doch. Auf Zypern spucken die Geldautomaten bis zum nächsten Monat höchstens 300 Euro aus. Nur 5.000 Euro dürfen ins Ausland überwiesen werden. Kein Investor ist vor Verzweiflung aus dem Fenster gesprungen. Es wurde nicht einmal richtig gemeckert. Zuvor haben zwar schon andere, unter anderem die Malaysia während der Asienkrise 1997-98 bewiesen, dass Kapitalverkehrskontrollen nicht zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führen, sondern vielmehr hilfreich bei der Krisenbewältigung sind. Doch ist es gut zu wissen, dass nicht einmal die FDP für das Dogma des freien Kapitalflusses gefochten hat. denn nun weiß man auch, was im Hinblick auf die sogenannten Steueroasen unternommen werden könnte. Der Kapitaltransfer an dort ansässige Briefkastenfirmen kann nämlich schlicht unterbunden werden. Möglich wäre auch, eine Meldepflicht für derartige Transaktionen einzuführen, um überprüfen zu können, woher das Geld kommt. Schätzungsweise 32 Billionen Dollar wurden in den Tax Havens angelegt. Da dieser Vorgang komplex und nicht billig ist, darf getrost unterstellt werden, dass in der Regel legale oder illegale Steuervermeidung das Motiv ist, sofern es sich nicht ohnehin um Erträge der organisierten Kriminalität im engeren Sinne des Wortes handelt. Selbst wenn man nur den bisherigen zyprischen Steuersatz von 10% zugrunde legt, kämen mehr als 3 Billionen Dollar zusammen. Rückwirkend kann zwar nicht kassiert werden, aber das Spiel geht ja weiter. Schon im Mai sind einige Milliarden Euro aus Zypern zu erwarten. Doch niemand mag den Schatz in der Karibik heben, denn bei einem konsequenten Vorgehen dürfte ein Problem auftreten. Die meisten Großbanken sind am Geschäft mit den Tax Havens beteiligt. Die Deutsche Bank etwa ist seit 30 Jahren auf den Cayman Islands vertreten. Von den Steuervermeidungsmöglichkeiten leben auch unsere Konzerne, belehrt FDP-Politiker Kubicki jene Naivlinge, die geglaubt haben, Geschäftserfolg habe etwas mit unternehmerischer Leistung zu tun. Deutschland ist ins Fadenkreuz der Kritik geraten. Vorbei sind die Zeiten, in denen Deutschland sich im Schatten der USA bereichern und die Schuld an der Privatisierung der Lebensrisiken dem angloamerikanischen Kommerzgedanken zuschieben konnte. Heute glauben nur noch ganz Verbiesterte an die Magie amerikanischer Ratingagenturen. Ansonsten werden von Griechenland bis Portugal Plakate getragen, die Hakenkreuze und Angela Merkel mit Hitlerbärtchen zeigen. Das Anti-Deutsche verbindet Demonstranten gegen soziale Demontagen mit Silvio Berlusconi, Beppe Grillo und dem Großspekulanten George Soros, dem britischen Guardian, der fragt, ob Deutschland nicht zu stark für Europa sei, und der französischen Libération, die über einen lateinischen Block gegen die deutsche Übermacht debattiert. Unter französischer Führung und im Einvernehmen mit der katholischen Kirche. Einen Block gegen den protestantischen Norden hatte 1945 der französische Philosoph Alexandre Kojève vorgeschlagen. Auf ihn beruft sich heute der italienische Philosoph Giorgio Agamben mit seiner Vision vom Mittelmeerblock. Philosophen verändern nicht die Welt, sind aber ganz brauchbare Seismographen. In der Front gegen Deutschland tummeln sich also auch unseriöse Geister, Populisten, die Politiker und die Demokratie als Grundübel betrachten, andererseits Politiker, die den äußeren Feind benutzen, um wie Berlusconi von eigenen Machenschaften abzulenken. Auch Repliken, die die deutsche Hegemonie und ruppige Geldeintreibung allein Angela Merkel zuschreiben, weil sie die Gunst der Stunde erkannt habe, stehen der Aufklärung eher im Weg. Festzuhalten ist, dass insolvente Schuldner nie was zu lachen hatten. Im Mittelalter kamen sie in den Schuldturm. Im Wilden Westen wurden sie geteert und gefedert. Auch seriöse Geschäftsleute schicken ihnen die Russenmafia ins Haus und das bürgerliche Gesetz lässt Gerichtsvollzieher mit Polizei und Möbelwagen auf sie los. Trotzdem, Deutschlands Aufstieg und seine Krisenpolitik sind voller deutscher Eigenheiten. Die deutsche Hegemonie ist vor allem das Resultat des über 60-jährigen europäischen Einigungsprozesses. Was mit dem Wunsch begann, Deutschland einzubinden, führte durch die Beseitigung von Handelshemmnissen und den Euro zur ungehemmten Konkurrenz der Produktivitäten und damit zum unvermeidlichen Sieg Deutschlands. Wettbewerbsnachteile lassen sich nur durch protektionistische Maßnahmen und Währungsabwertungen ausgleichen. Den Euro-Staaten fehlen diese Instrumente, sodass Deutschland als produktivster Standort permanent Kapital, Mehrwert und Beschäftigung aus anderen Ländern abzieht. Die Peripherie wird entleert und ist auf deutsche Waren und Kredite angewiesen bis zum Kollaps. Deutschlands Exportüberschuss, der die Übernahme fremder Produktion anzeigt, betrug 2009 bis 2011 gegenüber der Eurozone 255 Milliarden Euro. Nach McKinsey macht Deutschland nur durch den Euro jedes Jahr einen Gewinn von 165 Milliarden. Die Ironie der Geschichte besteht darin, dass Deutschland auf dem Höhepunkt seiner Macht das Objekt dieser Macht abhanden kommen könnte. Ohne einen von Deutschland mitgetragenen Finanzausgleich droht Europa, dem die nationale Bindungskraft fehlt, zu zerfallen. Davor warnt der Bund Deutscher Industrie. Berlin muss sich daran gewöhnen, dass eine Nation, die mit einem Hundertstel der Weltbevölkerung ein Zwanzigstel der globalen Wirtschaftsleistung erbringt, internationale Verantwortung und deren Kosten übernehmen muss. Wer wie Deutschland von der Kaufbereitschaft der Welt lebt, der muss für diese Welt auch manche Bürde tragen. Deutschlands Hegemonie ist fragil, weil sie von Exporten und dem Rückfluss des Geldes aus illiquiden Ländern abhängt. Deshalb ist Deutschland in die Rolle des Internationalen Währungsfonds geschlüpft. So wie der IWF einst die Länder Südamerikas und Afrikas drangsalierte, gewährt Deutschland europäischen Staaten nur dann neue Kredite, wenn sie die Tilgung aus ihrer Bevölkerung herauspressen. Kürzung der Renten und der Krankenversorgung, Anhebung der Mehrwertsteuern bis zum Hunger. Wolfgang Schäuble will nun den IWF aus der Troika entfernen und durch einen europäischen Währungsfonds, EWF, ersetzen. Weil wir strengere Regeln brauchen. Zum Beispiel die, dass ein Land, das seine Finanzen partout nicht in Ordnung bringt, aus dem Euroverbund ausscheidet. Deutschland favorisiert die Anwendung des Zypern-Modells auf alle Wackelkandidaten. Deutschland hatte Zypern die Streichung der Nothilfe angedroht, falls es sich nicht mit knapp 40% seines Bruttoinlandsprodukts an der Sanierung beteiligt. Das entspräche in Deutschland einer kurzfristig herbeizuführenden Einsparung von 990 Milliarden Euro. Bereits am Tag einer solchen Bekanntgabe würde das Gleichnis von den Versailler Schandverträgen aus der Gruft hervorgeholt werden. Während die Propaganda, die mehr über russische Oligarchen verbreitete, wurde die zweitgrößte zyprische Bank abgewickelt, und zwar so, dass hohe Einlagen einschließlich der Rentenfonds als Verluste auf eine Bad Bank übertragen wurden. Die Renten sind weg und der Abgeordnete Marios Mavridis verfiel in schwarzen Humor. Es gehen ja nicht alle Zyprer auf einmal in Rente. Und in 4 oder 5 Jahren bekommen wir hoffentlich mehr Geld als Folge der Gasfunde vor Zyperns Küste. Das Zypern-Modell soll ab 2015 zur Regelabwicklung werden, um den Rettungsfonds ESM, an dem Deutschland mit 27% beteiligt ist, zu verschonen. Der Wertraub kann sich umso besser entfalten, wenn keine Handels- und Währungshemmnisse im Weg sind. Seine Basis aber ist und bleibt die Produktivität, die wiederum das Resultat traditioneller deutscher Attribute ist. Fleiß, Verzicht, Disziplin, Genügsamkeit, unbezahlte Mehrarbeit, Feigheit vor dem Herrn haben das deutsche Proletariat befähigt, den Rest Europas an die Wand zu arbeiten und Deutschland auf den Weg zu einem Billiglohnland zu bringen. Martin Luther, der Begründer der ursprünglichen Mehrwerttheorie, hätte seine helle Freude. Dass der Herr im Haus mehr Güter hat denn sein Knecht und doch der Knecht mehr arbeiten muss denn der Herr, das will Gott also haben. Knechte und Mägde sollten für säuberliche Arbeit noch Lohn zugeben und froh werden, dass sie einen Herrn hätten. Die deutsche Arbeitskraft ist natürlich beides zugleich. Opfer des Kapitalismus und unterwürfiger Geselle. Die deutsche Ideologie enthält aber mehr. Sie verknüpft in der Eurokrise die Arbeitsethik mit der Produktivität als Synonym für wertes Leben, dem Mythos von der überlegenen nordischen Rasse und der an die Propaganda von den Versailler Schandverträgen erinnernden Lüge, dass der Deutsche der Zahlmeister Europas sei. Alles zusammen erzeugt einen Seelenballast, der nach Sanktionen ruft. Ich habe gearbeitet und gespart und nun will der Südeuropäer mein Geld. Hilfe! Am Wochenende gründete sich die dazu passende Kleinbürgerpartei Alternative für Deutschland, die alle Ressentiments aufsammelt und die nordische Rasse mit einem Nordeuro beglücken will. Chefideologen der neuen Partei könnten die Sozialdemokraten Thilo Sarrazin, der alle Probleme, die sie von den Nordstaaten unterscheiden, eigenem Unvermögen der Südeuropäer zuschreibt, und Klaus von Donani werden. Von Donani behauptete bei Anne Will, wir Deutsche müssten den Menschen und Regierungen in Italien, Frankreich, Griechenland, Portugal klar machen, dass sie sich in einer wettbewerbsorientierten Welt bewegen. Und wenn die Deutschen ihnen einen Rat geben, bestimmte Dinge, die wir mit Erfolg gemacht haben, auch zu machen, ist das kein Druck, sondern Notwendigkeit. Man kann eben ohne wettbewerbsfähig zu sein, nicht in der Eurozone mitleben. Wer das nicht akzeptiere, könne in ihr auf Dauer nicht existieren. Sein Beitrag wurde immer wieder von starkem Beifall unterbrochen. Man beklatschte die Philosophie vom werten und unwerten Leben. Das Unproduktive könne nicht existieren, könne nicht mitleben. Hier treffen sich die Marktphilosophie, die darwinistische Auslese in der Natur auf die menschliche Gesellschaft überträgt, und der Faschismus als die ihr angemessene gesellschaftspolitische Gestalt. Donanis Lüge besteht darin, dass nach seinen eigenen völkerkundlichen Begriffen die untauglichsten Europäer in Ostdeutschland wohnen. Ostdeutsche liegen im Selbstversorgungsgrad unter Griechenland und dem italienischen Mezzogiorno. Sarrazin und Donani müssten nach ökonomischen Kriterien also zuerst Ostdeutschland aus der Eurozone werfen. Dieser immanent logische Gedanke wird wegen völkischer Verwirrung aber verworfen. Außerdem steht vielen Ostdeutschen nicht die Lust am Leben ins Gesicht geschrieben. Das kommt ihnen zugute, weil die deutsche Mittelschicht weder fröhliche Arbeitslose noch fröhliche Schuldner erträgt. Wer alimentiert wird, soll darben. Die Welt hatte während der Olympischen Spiele griechische Funktionäre gesichtet, die Sirtaki tanzten und ihre mediterrane Lebensfreude in die Sommernacht rauchten. Kein Wunder, dass diese Menschenart nur 2 Bronzemedaillen feiern konnte. Markus Söder von der CSU will Griechenland aus der Eurozone werfen. Seine Begründung: Spanien und Italien sollen sehen, was passiert, wenn man seine Schulden nicht bezahlt. Der Schuldner soll nichts zu lachen haben. Er darf den Schuldturm nur verlassen, um seine Schulden abzuarbeiten. Danach ist der Freigang beendet. Pünktlich. Die Rede von den Südeuropäern, denen wir Deutsche erst einmal erklären müssten, in welcher Welt sie zu leben hätten, zielt auf die Beseitigung von Kulturen, die sich trauen, dem Kapitalismus Leben abzutrotzen. Die Propaganda erfand dafür den Begriff griechische Krankheit. Die Angst davor soll Deutschland das Leben austreiben, um sie für die Aufnahme der Krisenverluste zu präparieren. Die Buchgeldmenge, der keine realen Werte mehr gegenüberstehen, muss irgendwann zulasten von irgendwem abgeschrieben werden. Die Bundesregierung wird sich, solange es geht, am Ausland schadlos halten. Aber wenn die Südeuropäer und Iren abzusaufen drohen, wird sie über deutsche Sparbücher und Renten herfallen. Vielleicht schon nach der Bundestagswahl. Musik. Chronologie der Nötigung, April 2013. Die Bilder, die von Angela Merkel auf Protestplakaten und in Zeitungen auf Zypern zu sehen sind, zeichnen ein wenig schmeichelhaftes Bild der Bundeskanzlerin. Immerhin ist sie nach Meinung vieler Zyprer maßgeblich verantwortlich dafür, dass der Mittelmeerinsel ein beispielloser sozialer und wirtschaftlicher Absturz droht. Die Auflagen, die mit dem Rettungsprogramm der Eurogruppe verbunden sind, können die ökonomische Grundlage des Landes zerstören, insbesondere die bislang so wichtige Bankenbranche. Dabei lebte der Inselstaat lange Zeit gut davon, private Finanzdienstleistungen anzubieten, die vornehmlich zur Steueroptimierung internationaler Kapitaleinlagen dienten. So kam es, dass zyprische Banken zuletzt rund 128 Milliarden Euro verwalteten, ungefähr 8-mal so viel wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt der Insel. Die Verantwortung für das Desaster, ausschließlich dem angeblich unseriösen zyprischen Geschäftsmodell anzulasten, wie es etwa der deutsche Finanzminister Schäuble tat, greift zu kurz. Fraglich ist, ob das Land überhaupt eine andere Möglichkeit hatte. Nach der türkischen Invasion 1974 brach der Tourismus als wichtige Einnahmequelle ein. Über die Hälfte der Strände und der lukrativsten Ferienanlagen befanden sich auf dem nördlichen, nunmehr von der Türkei annektierten Teil der Insel, wo rund 70% der Wirtschaftsleistungen erbracht wurden. Wie bei vielen anderen südlichen Euro-Staaten übertreffen heute die Importe die Ausfuhren deutlich. Zypern exportiert unter anderem Zitronen und Orangen in den Euroraum und führt von dort Autos und Maschinen ein. Dauerhaft lässt sich eine solche ungleiche Beziehung nur mit einem unkonventionellen Geschäftsmodell finanzieren. Die Etablierung als Steueroase für russische und arabische Millionäre schien gut geeignet dafür zu sein. Und niemand hatte daran etwas auszusetzen, solange es funktionierte. Zur Eurozone gehört noch eine andere Insel, die von ähnlichen Problemen betroffen ist. Die irische Regierung wendete nach 2008 enorme Summen auf, um die hochverschuldeten Banken des Landes zu retten. Weil das Staatsdefizit daraufhin erheblich anstieg, verfügte die Regierung eine strikte Austeritätspolitik. Sozialleistungen und Beamtengehälter wurden gekürzt, öffentliche Ausgaben gestrichen. Dafür erhielt das Land von der Eurogruppe und dem IWF Kredite, um den finanziellen Kollaps abzuwenden. Für einen Beitrag, der kürzlich und zugleich in der Wochenzeitung Die Zeit und in der Irish Times erschien, recherchierten ein deutscher und ein irischer Journalist, wem der Rettungsplan eigentlich zugute kam. Demnach legten allein deutsche Finanzinstitute rund 135 Milliarden Euro auf der Insel an. Als die Regierung in Dublin nach dem Crash die Bankeneinlagen garantierte, bedeutete dies, dass sie auch das Geld deutscher Banken retten musste. Seitdem leiden die Iren unter den harten Sparauflagen. Auf die deutsche Regierung ist in dem traditionell deutschfreundlichen Land seitdem niemand mehr gut zu sprechen. Das Muster ähnelt sich in vielen Staaten. Merkel saugt uns den letzten Tropfen Blut aus, schrieb das liberale portugiesische Wochenblatt Expresso anlässlich des Staatsbesuches der Bundeskanzlerin im November 2012. Die Wut ist groß, doch mit der deutschen Wirtschaftsmacht kann sich heute in der Eurozone niemand mehr anlegen. Innerhalb kurzer Zeit bescherte die Schuldenkrise der Regierung in Berlin einen ungeheuren Machtzuwachs. Nach dem Euro-Beitritt erhielten Länder wie Portugal Kredite zu günstigen Konditionen. Die Wirtschaft boomte, die Löhne stiegen und damit auch die Importe deutscher Waren. Während in dieser Zeit in Deutschland der Arbeitsmarkt dereguliert wurde und die Einkommen real zurückgingen, wuchsen vor allem in den südlichen EU-Staaten die Haushaltsdefizite. Als dann die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands drohte, machte sich auf den Finanzmärkten Panik breit und die mittlerweile hochverschuldeten Euro-Länder verloren ihre Kreditwürdigkeit. In der Folge verstärkten sich die gegenläufigen Entwicklungen innerhalb des Euroraums. In dem Maße, wie die Zinsen für griechische und portugiesische Staatsanleihen stiegen, fielen sie für die entsprechenden deutschen Papiere. Die Bundesrepublik galt nun für verschreckte Anleger als sicherer Hafen. Während Portugal und Spanien vor dem Zahlungsausfall standen, konsolidierten sich die nördlichen Euro-Staaten, allen voran Deutschland. Dort steigen die Steuereinnahmen kontinuierlich, während die Arbeitslosenrate so niedrig ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Als mit Abstand wirtschaftlich stärkste Kraft auf dem Kontinent kann Deutschland nun die Bedingungen diktieren, unter denen es gewillt ist, weiterhin die anderen Euro-Staaten zu unterstützen. Doch anstatt die höchst heterogene Wirtschafts- und Sozialstruktur innerhalb der Eurozone auszugleichen, vergrößerten die erzwungenen Sparmaßnahmen die Diskrepanzen. Kein Wunder also, dass der Hass auf das deutsche Europa weiter wächst. Die beliebte Verwendung von Nazi-Symbolen bei Protesten führt dabei allerdings in die Irre, denn Deutschland verfolgt kein neues territoriales Herrschaftskonzept. Schäuble statt Rommel. Europa wird durch finanzpolitische Maßnahmen von Berlin aus dominiert. Den ordoliberalen Vorstellungen der Bundesregierung zufolge bedarf es zuerst eines klaren ordnungspolitischen Rahmens, an den sich alle Mitglieder der Eurozone zu halten haben. Dann müssen die Staatshaushalte konsolidiert und die Löhne und Gehälter so lange gesenkt werden, bis die jeweiligen Länder wieder konkurrenzfähig sind. Erst dann kann, vielleicht, über gemeinsame Schuldentitel wie Eurobonds nachgedacht werden. Europa soll sich sanieren, ohne dass es Deutschland viel kostet. Exemplarisch steht dafür Merkels Rede im Mai 2010, anlässlich des ersten Rettungspakets für Griechenland. Die Regeln müssten sich nicht an den Schwachen, sondern an den Starken orientieren, erklärte sie damals. Das ist eine harte Botschaft, aber eine ökonomische Notwendigkeit. Die Äußerung erinnere an die Blut- und Eisenrede Bismarcks 1862 vor der Budgetkommission des preußischen Parlaments, bemerkte dazu Harold James, Professor für europäische Studien in Princeton, in der Zeitschrift New Republic. Damals habe der eiserne Kanzler erklärt, die deutsche Einheit sei nur durch eine Demonstration preußischer Strenge, nicht durch Preußens Liberalität zu erreichen. 3 Kriege später wurde dann das Deutsche Reich gegründet. Mit dem Europäischen Fiskalpakt hat die Bundesregierung eine ihrer wesentlichen Forderungen durchgesetzt. Das Problem dabei ist, selbst falls diese Maßnahmen irgendwann Wirkung zeigen sollten, wäre es dann längst zu spät. Dass es den Euro überhaupt noch gibt, ist vor allem der exzessiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank geschuldet. Es gibt aber auch Länder, die mit dem rigiden deutschen Masterplan einverstanden sind. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk betont immer wieder, dass er das Vorgehen der Bundesregierung für richtig halte. Die osteuropäischen EU-Staaten hätten extreme Sparmaßnahmen durchgeführt, um die Maastricht-Kriterien zu erfüllen. Für Griechenland oder Portugal sollten nun keine anderen Maßstäbe gelten. Auch die Slowakei, Estland und das künftige EU-Mitgliedsland Kroatien unterstützen die deutsche Sparpolitik. Dort stößt Merkel noch auf Verständnis, wenn sie wieder einmal erklärt, zum Wohle Europas seien drastische Auflagen nötig. Die Abneigung, die diese Politik hervorruft, kann die Bundesregierung indes nicht verstehen. Ihrer Meinung nach sollen die wirtschaftlichen Erfolge Deutschlands als leuchtendes Vorbild für die restlichen Euro-Staaten dienen. Tatsächlich geht es aber vor allem darum, die Kosten der Krise auf andere abzuwälzen. Und das haben diese anderen längst bemerkt. Aus ausgerechnet in Dublin wurde nun das Hilfspaket für Zypern in Höhe von insgesamt 23 Milliarden Euro, von denen 9 Milliarden aus dem europäischen Rettungsschirm ESM kommen sollen, endgültig verabschiedet. 1 Milliarde Euro wird der Internationale Währungsfonds zuschießen. Für den Rest muss Zypern vor allem durch die Beteiligung seiner vermögenden Bankkunden selbst aufkommen. Auch wenn der Ort der Entscheidung den Umständen geschuldet war, turnusgemäß hat Irland zu Jahresbeginn die EU-Ratspräsidentschaft von Zypern übernommen, so hätte er kaum symbolträchtiger sein können. In dem Land, das zuerst unter den sogenannten Rettungsschirm musste, werden die Weichen für das nach Irland, Griechenland und Portugal jüngste in die Krise geratene Mitglied der Eurozone gestellt. Nicht, dass anzunehmen wäre, Zypern könnte Europas letzter Krisenfall sein. Mit Slowenien und Italien kündigen sich die nächsten Kandidaten bereits an. Doch angesichts der offensichtlichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden ehemaligen Wunderkindern der Eurozone und ihrem unvermittelten Fall ist der völlig verschiedene Umgang mit ihnen immerhin so bemerkenswert, dass der Nachrichtensender NTV von einer Euro-Rettung der anderen Art sprach und viele Kommentatoren eine Wende in der Stabilisierungspolitik innerhalb der EU sehen. Stand bisher die Verhinderung jeglicher Kapitalentwertung im Vordergrund, sieht man von dem letztlich unausweichlichen Haircut bei griechischen Staatsanleihen 2012 ab, ist sie derzeit offensichtlich kein Tabu mehr. Dublin im Spätsommer 2008. Die grundsätzliche Ausrichtung der Rettungsmaßnahmen für den keltischen Tiger soll panisch innerhalb von nur 6 Minuten beschlossen worden sein, als der damalige Ministerpräsident Brian Cowen und die mit ihm konferierenden Minister und Berater sowie der Zentralbankgouverneur am Abend des 29. September den völligen Zusammenbruch des irischen Finanzsektors vor Augen hatten. Es ging darum, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, hat später einer der Anwesenden, der lieber anonym bleiben wollte, der Wochenzeitung Die Zeit mitgeteilt. In ihrer Not wandten sie sich per E-Mail an die Zentrale der US-Bank Merrill Lynch, deren Berater bereits seit Tagen im Auftrag des irischen Kabinetts das Unausweichliche abzuwenden versuchten. Eben 6 Minuten später soll die Antwort gekommen sein, die die Richtung vorgegeben habe. Wichtig ist es jetzt, die Interessen der Bankkunden zu schützen, um eine Massenpanik zu verhindern. Aus Marktperspektive die größte Wirkung habe eine vollständige staatliche Garantie aller bei irischen Banken liegenden Einlagen, gaben die Verantwortlichen in New York der irischen Regierung mit auf den Weg. Diesen Weg haben die irischen Regierungen seither im Bund mit den von Deutschland dominierten Institutionen der Eurozone und der EU auch beschritten. Ebenso wie der Aufstieg Zyperns war der Irlands vom Armenhaus Europas zum keltischen Tiger eng an die Finanzindustrie geknüpft. Als Cowen am Morgen des 30. September bekannt gab, dass mit sofortiger Wirkung eine staatliche Garantie für Spareinlagen, Anleihen und Schuldverschreibungen aller Art gelte, die bei irischen Banken lagern, betraf dies insgesamt fast 400 Milliarden Euro, mehr als das 2,5-fache des irischen Bruttoinlandsprodukts. Im Ergebnis kostete das den irischen Staat fast 64 Milliarden Euro und ließ die Staatsverschuldung von 45% 2008 auf über 106% im Jahr 2011 anwachsen. Bis zur endgültigen Tilgung der Kredite im Jahr 2030, so hat die irische Bürgerkampagne für Schuldengerechtigkeit errechnet, werden annähernd 30% der irischen Wirtschaftsleistung in die Bankenrettung geflossen sein. Höhere Steuern, niedrigere Löhne und Beschränkungen bei den Renten und Sozialleistungen sind die Folgen der Rettung des Kapitals vor der Entwertung. Allein 135 Milliarden Euro, für deren Garantie die irischen Steuerzahler nun aufkommen müssen, stammten 2008 von deutschen Banken. Seit 2003 hatten sich die deutschen Einlagen in Irland mehr als verdreifacht. Angelockt durch den niedrigen Unternehmenssteuersatz von 12,5%, auch hier ist die Analogie zum zyprischen Modell augenfällig, wurde Irland zu einem der größten auswärtigen Anlageplätze für deutsches Kapital. Als Irland dann im November 2011 unter das Dach des EFSF, der Vorgängerin des ESM, flüchten musste, forderte auch die deutsche Bundesregierung, dass es keine Überraschungen für die Märkte geben dürfe. Im Klartext, das Kapital musste gesichert werden. Im Ergebnis hat nicht etwa europäisches Geld Irland gerettet, sondern die irische Bevölkerung wird in den kommenden Jahren europäisches und vor allem deutsches Kapital gerettet haben. Die Frage, ob deutsche Banken von den Sparmaßnahmen in Irland profitiert hätten, beantwortete zuletzt Lucinda Creighton, Europaministerin der neuen Regierung in Dublin, eindeutig. Da würde ich nicht widersprechen. Der in Harvard lehrende Wirtschaftswissenschaftler Henrik Enderlein, der im Auftrag des Think Tank Nordeuropa im Frühjahr 2012 eine Studie zur Zukunft des Euroraums herausgegeben hat, hat auf die implizite Haftungsgarantie der Bundesregierung für die deutschen Großbanken verwiesen, die sich auch in der Europapolitik wiedergefunden habe. Dass sich die in Europa dominierende Bundesregierung im Fall Zyperns für die Entwertung entschieden hat, liegt offensichtlich darin begründet, dass es sich primär nicht um deutsche und europäische Milliarden handelte, sondern um russische. Jeder Fall eines Mitgliedstaates stellt sich anders dar, verkündete Bundesfinanzminister Schäuble angesichts des paradigmatischen Wechsels der Stabilisierungspolitik im Falle Zyperns. Vorbereitend wurde im November ein Papier des Auslandsgeheimdienstes BND in der Presse lanciert, wonach Zyperns Banken vor allem als Geldwaschanlage für superreiche Russen fungierten. Innenpolitisch konnte sich die Bundesregierung der Unterstützung seitdem sicher sein. Die Beschlüsse vom März hatten, so der zyprische Ökonom Zenon Poufaidis, eindeutig auf die Zerschlagung des zypriotischen Finanzsektors gezielt, der für die Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums offensichtlich keine Bedeutung hat. In Dublin sind die Eliten dankbar für den Erhalt ihres Finanzstandorts. Es gibt keine Blaupause für alle Länder, aber für Irland war unser Weg der richtige, betonte Creighton in einem Interview mit der FAZ, dem Hausblatt des deutschen Kapitals. Die von ihr verbürgte Sicherheit für die Bürger und Investoren wird Zypern im Gegensatz zu Irland künftig nicht garantieren können. Augenfällig wurde diese europäische Willkürherrschaft bei der Übergabe der EU-Ratspräsidentschaft von Zypern an Irland im Januar 2013. Während Zyperns damaliger Präsident Demetris Christofias zerknirscht forderte, es müsse anerkannt werden, dass die in ganz Europa umgesetzten politischen Maßnahmen es nicht geschafft haben, die durch die Krise hervorgerufenen wirtschaftlichen Probleme zu lösen, verkündete der offensichtlich gut gelaunte irische Ministerpräsident Enda Kenny, sein sich erholendes Land werde die Erholung in Europa vorantreiben. Dass dies so oder so zu Lasten der Bevölkerung gehen wird, versteht sich von selbst. Chronologie der Nötigung, Mai 2013. Die Lösung aller finanziellen Probleme könnte einfach sein. Rund 1 Billion Euro gehen nach Angaben der EU-Kommission den 27 EU-Staaten jährlich durch Steuerhinterziehung verloren. Ein Betrag, der doppelt so hoch ist wie alle Haushaltsdefizite im vorigen Jahr zusammen. Die Schuldenkrise in Europa wäre wohl halb so schlimm, gelänge es, dieses Geld auch einzutreiben. Doch genau daran scheitern die Regierungen regelmäßig, wie vorige Woche beim EU-Treffen in Brüssel. Dort wollten die EU-Länder eigentlich gemeinsame Maßnahmen vereinbaren. Bankdaten sollten künftig grenzüberschreitend ausgetauscht und gemeinsame Regeln für die Zinsbesteuerung beschlossen werden. Am Ende waren die üblichen Erfolgsformeln zu hören. Dies ist ein schlechter Tag für Steuerbetrüger, verkündete der österreichische Finanzminister Werner Faymann. Wer schwarze Konten besitzt, muss deswegen aber keine schlaflosen Nächte fürchten. Zunächst sollten die Verhandlungen mit Nicht-EU-Ländern wie der Schweiz, San Marino und Liechtenstein bis Ende des Jahres abgeschlossen werden, meinte Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker. Dann könne man weitersehen. Solche Einwände hört man in der EU seit Jahren. Unverändert bestehen bleiben auch die unterschiedlichen Steuersätze für Unternehmen in Europa. Sie fallen etwa in Irland besonders niedrig aus. Dort müssen internationale Firmen trotz Milliardengewinnen nur minimale oder, wie im Falle von Apple, gar keine Steuern entrichten. Immer wieder befürchten einzelne EU-Länder, durch entsprechende Abkommen ihre bisherigen Standortvorteile zu verlieren. Rund 40% der Luxemburger Einnahmen kommen aus dem Finanzsektor, die ohne das Bankgeheimnis wohl nicht mehr ganz so üppig fließen würden. Auch in Österreich ist das Bankgeheimnis gesetzlich verankert. Dass beide Länder bisher wenig von der Idee begeistert waren, mit anderen EU-Staaten Steuerdaten auszutauschen, verwundert nicht. Dass es auch effektiver geht, demonstriert die US-Regierung. Sie wendet sich nicht an Regierungen, sondern direkt an die betroffenen Finanzinstitute. So drängten die US-Behörden vor einigen Jahren die Schweizer UBS dazu, Kontodaten von US-Bürgern mitzuteilen. Als sich UBS anfänglich weigerte, drohte Washington damit, die Bank vom US-Markt fernzuhalten. Die UBS gab nach, zahlte 780 Millionen Dollar Strafe wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und übermittelte die gewünschten Informationen. Mit dem Foreign Account Tax Compliance Act wurde 2010 sogar ein Gesetz geschaffen, um weltweit die Steuerhinterziehung von US-Bürgern zu erschweren. Weniger konsequent sind die US-Behörden im eigenen Land. Delaware und Nevada sind Steuerparadiese und Paradiese für die Geldwäsche. Diese müssen genauso trockengelegt werden, wetterte kürzlich die österreichische Finanzministerin Maria Fekter. Tatsächlich gibt es jenseits von Europa viele Möglichkeiten, Vermögen anonym anzulegen. Doch wären sich die EU-Staaten einig, könnten sie wohl auch internationale Geldtransfers besser kontrollieren. So aber werden auch künftig zuerst die Sozialausgaben gesenkt und öffentliche Angestellte entlassen, wenn EU-Staaten Haushaltsdefizite reduzieren müssen. Das vermögende Steuern hinterziehen ist offenbar ein nachrangiges Problem. Wieder einmal sind 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende gegangen. Und wir haben gehört den 6. Akt der Chronologie der Nötigung. Heute die Monate Januar bis Mai 2013. Unter dem Titel In Irland, in Zypern und anderswo. Und dazu haben wir 16 Reportagen, Analysen und Kommentare zur Euro-Schuldenkrise gehört. Und zwar von Ernst Lohoff, von Annika Müller, Jörn Schulz, Felix Klopotek, Peter Nowak, Justin Monday, Axel Berger, Joe Scognord, Daniel Weber, Rainer Trampert und Anton Landgraf. Und alle diese 16 Beiträge sind erschienen in der in Berlin erscheinenden Wochenzeitung Jungle World. Eben im Januar bis Mai 2013. Die Chronologie der Nötigung wird fortgesetzt. Auf Wiederhören.